Ein wenig unheimlich finde ich sie schon, die großen schwarzen Vögel. Nicht, dass ich mich wirklich vor ihnen fürchten würde, das auch nicht. Im Gegenteil, sie sind Teil vieler schöner Erinnerungen, die ich daran habe, in der Natur unterwegs gewesen zu sein. Aber es ist mir doch lieber, wenn ich ein bisschen Distanz zu ihnen halten kann. Die Krähen. In meiner norddeutschen Heimat sind sie schwarz. Ich bin nicht im Gebiet der schwarz-grauen Nebelkrähen aufgewachsen. Womit ich schon angebe mit einer Erkenntnis, die ich erst in der langen Nacht gewonnen habe. Raben und ihre Geschwister, die Krähen, leben praktisch überall, wo auch Menschen wohnen. Sie leben ein Doppelleben, vor allem die Raben. Und gerade darum geht es in der langen Nacht. Eines als die wirklichen Vögel draußen in unserem Lebensraum, in der Stadt wie auf dem Land, gut erkennbar und vertraut mit ihrem Krächzen. Und eines in unserer Kulturgeschichte, in der Raben mal weise Fabelwesen sind, mal zwielichtige Haustiere, die auf den Schultern von Hexen wohnen sollen, mal Boten unangenehmer Schicksalsschläge, die bevorstehen, mal Verbündete, mal Gaukler. Ich verspreche Ihnen, dass Sie anders durch die Stadt, den Park oder den Wald gehen werden, wenn Sie die lange Nacht gehört haben. Und das nicht nur, weil Sie dann wissen, in welchen Teilen Deutschlands die Nebelkrähe zu Hause ist und in welchen die Rabenkrähe. Seien Sie gespannt auf Weiser Vogel, Verwandlungskünstler, Todesbote. Die lange Nacht über Raben und Krähen von Tobias Lehmkohl. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich, wie immer, unter langenacht@deutschlandfunk.de. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate in der DLF-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Sintflut, so heißt es, müssen alle Tiere Vegetarier gewesen sein. Sonst hätten sie sich auf der Arche gegenseitig aufgefressen. Der Fuchs den Marder, der Marder den Habicht, der Habicht die Krähe und die Krähe den Sperling. Auch den Tauben wäre es gewiss an den Kragen gegangen. Doch alle an Bord überlebten. Selbst die drei Pinguine aus der Antarktis, die es, wie wir seit Ulrich Hubs Erzählung an der Arche um 8 wissen, gerade noch rechtzeitig und sogar in Überzahl geschafft haben, sich auf das Schiff zu retten, überlebten die Sintflut heil und gesund. Bekanntermaßen war es die Taube, die von Noah losgeschickt wurde und mit einem Ölzweig im Schnabel zurückkehrte, als Zeichen, dass die Sintflut vorbei und ein Leben an Land wieder möglich war. Weniger bekannt ist, dass Noah zuvor einen Rabenvogel losgeschickt hatte. In seinen 1787 erschienenen Zerstreuten Blättern schildert Johann Gottfried Herder die Szene folgendermaßen. Ängstlich blickte der Vater Noah aus seinem schwimmenden Kasten hinaus und wartete, bis die Wasser der Sintflut fielen. Kaum sahen der Berge Spitzen hervor, als er alles Gefieder um sich rief, aus ihnen einen Kundschafter der Welt zu wählen. »Wer«, sprach er, »unter euch will mir Bote sein, ob unsere Rettung nah ist?« Und siehe, da drängte sich vor allem der Rabe hervor mit seinem Geschrei. Nicht aus Treue zu Noah, noch aus Dienstbegier für seine eingeschlossenen Brüder. Er witterte nur nach seiner scheußlichen Lieblingsspeise. Kaum war das Fenster geöffnet, so flog er hin und kehrte nicht wieder. Der Undankbare vergaß seines Retters und seines Geschäfts. Er hing am verwesenden Aase.

Feldforschungen, bei denen er keine Mühen scheut, um mehr über diese auf der ganzen Welt präsenten und doch rätselhaften Vögel herauszufinden. Besonders der Kolkrabe, rief Heinrichs Neugier hervor. Ein Rabenvogel, über den Mitte der 80er, als Heinrich seine Studien betrieb, wenig bekannt war. Wie ist sein Sozialleben organisiert? Wie und was kommuniziert er? Was hat es mit der legendären Intelligenz dieser Tiere auf sich? Bernd Heinrichs erstes Buch über Raben, Die Seele der Raben, trägt im Original den Titel Ravens in Winter. Denn der Winter ist die Jahreszeit, in der Heinrich sich besonders gute Chancen ausrechnet, mehr über Raben zu erfahren. Er bezieht eine Waldhütte ganz im Nordosten der USA, in Maine, einen langen Fußmarsch von der nächsten Straße entfernt. Hier richtet er seine Beobachtungsstation ein. Und er schleift den Kadaver eines Elchs in den Wald, benutzt die Eingeweide von Schweinen, eine tote Ziege und schafft sogar den Kadaver einer Kuh in die Nähe seines Beobachtungspostens, um damit Raben anzulocken. »9:15 Uhr. Endlich hat ein Rabe die Kuh gefunden. Die Flügelschläge des großen Vogels rauschen so laut durch die Luft, dass ich sie deutlich in der Hütte hören kann. In 5 Minuten kreist er 3-mal über der Kuh und macht insgesamt 45 sehr tiefe, raue, langgezogene Quarks. Dieser Vogel funkt regelrecht, aber nicht mit Schreien. Eine halbe Stunde später sehe ich 2 Raben. Einer stößt während des Fluges eine schnelle Folge von hohen, kurzen Rufen aus. Danach zeigt sich keiner mehr. Es gibt aber auch Tage, an denen Bernd Heinrich keinen einzigen Raben sieht. Ihr Verhalten ist ihm lange Zeit rätselhaft. Warum kommen sie an einem Tag, am anderen aber nicht? Warum kommen sie, fressen dann aber nicht? Und woher kommen sie überhaupt? Sie scheinen aus ganz unterschiedlichen Richtungen anzufliegen. Um herauszufinden, welche Gruppe woher kommt, erklimmt er immer wieder einen Baum in der Nähe. Mag es auch noch so früh, noch so kalt und noch so windig sein. »2. Januar. Kein Stern ist zu sehen. Und der Himmel wird selbst am Morgen kaum heller. Windstöße bringen meine luftige Hühnerstange hoch über dem Wald zum Schwanken. Und ein paar winzige Schneeflocken huschen vorbei. Gegen 7 werden es mehr und die leichten Windstöße verwandeln sich in sturmartige Böen. Ich zittere so stark, dass der Baum nicht nur davon schwankt, sondern sogar mit mir zittert. Ich bin fast an der Spitze. Unter meinen Füßen beträgt der Durchmesser des Stammes nur etwa 7 Zentimeter. Fast kann ich die Spitze des etwa 30 Meter hohen Baumes fassen. Ich mache mir zwar keine Sorgen, dass der Baum meine 160 Pfund nicht tragen kann, befürchte allerdings, dass ich von der Kälte steif werde und zu schwach, mich mit einer Hand festzuhalten und mit der anderen noch Notizen zu machen. Doch ich bin entschlossen zu bleiben, denn die Raben kommen gerade an. Die Ausdauer, die Bernd Heinrich bei seinen Rabenbeobachtungen an den Tag legte, bewies er auch auf einem anderen Feld. Er war Ultramarathonläufer und hielt eine Weile lang den Weltrekord über 100 Kilometer und auch den über 100 Meilen. Er empfand es als entspannend, in der Mittagspause 40 oder 50 Kilometer zu laufen. Danach reichten ihm ein paar Nüsse, um wieder Energie zu tanken. Jetzt wird der Himmel im Osten orangefarben. Alles glitzert weiß vor Kälte. Meine Füße schmerzen vom Frost. Es ist noch nicht einmal 7 Uhr. Aus der Richtung von Hills Pond kommt niedrig über den Tannen ein Rabe mit flüssigen, mächtigen Flügelschlägen. Er landet auf einem Baum direkt neben der Ziege. 1 Minute später fliegt er herab, landet keine 2 Meter von der 60-Dollar-Ziege entfernt, läuft auf sie hinauf, pickt schnell einmal hinein und fliegt fort. So schweigend, wie er gekommen ist. In dieser Sekunde fliegen etliche meiner Hoffnungen und Erwartungen mit ihm davon. Ich bin vollkommen verwirrt. Ich weiß, dass Raben bei Futter schreien. Sicherlich sind diese Schreie nicht für andere gedacht, die Konkurrenten beim Fressen sein könnten. Das wäre wieder natürlich. Meine plausible Hypothese hatte so gut ausgesehen, war so völlig stimmig mit dem, was man voraussagen konnte. Jetzt weiß ich nicht, was ich denken oder probieren soll. Aber es ist wohl immer Raum für individuelle Varianten. Der 1940 geborene deutschstämmige Biologe, der an der Universität von Vermont unterrichtete, scheute keine Mühen, um seinem Forschungsgegenstand nahe zu kommen. In seinem zweiten Buch über den Corvus Corax, Die Weisheit der Raben, schildert Bernd Heinrich, wie er für seine Rabenforschungen bis ins nördliche Kanada reist, nach Iqaluit, nördlich der Hudson Bay und gleich gegenüber der Westküste Grönlands. Nach einem kurzen Zwischenhalt in Kutschuak stießen wir durch die niedrigen Wolken und die Landschaft raubte mir den Atem. Ringsumher reines Weiß. Dazwischen das Schwarz der Fichten, Weiden und Lärchen. Als wir dann unseren Weg nach Iqaluit fortsetzten, sah ich bald keine Bäume mehr. Eine Stunde lang nichts als blendendes Weiß. Dann erschienen die Umrisse der winzigen Siedlung. Iqaluit. Kaum trat ich bei minus 30 Grad Celsius in einen leichten Schneesturm hinaus, da sah ich sofort Raben in Zweier- und Dreiergruppen am weißen Himmel fliegen, der mit Meer und Land verschmolz. Deutlich und klar hoben sich die Raben von ihm ab. Ich konnte sie an ihren Rufen sofort als Raben erkennen, obwohl sie einen anderen Dialekt sprachen als den, den ich kannte. Von da an hörte ich fast jeden Tag Laute oder Nuancen von Rufen, die ich noch nie vernommen hatte. Kolkraben gehören zur Gattung der Korviden, ebenso wie Blauhär, Eichelhär, Elstern und alle Arten von Krähen. Die Amerikanerkrähe, die Saatkrähe, die östlich der Elbe heimische Nebelkrähe mit ihrem grau-schwarzen Gefieder und die westlich der Elbe heimische Rabenkrähe mit ihrem schwarzen Gefieder. Die Korviden wiederum gehören zur Ordnung der Passeriformes, der Sperlings- bzw. Singvögel. Auch wenn wir ihre Rufe nicht unbedingt als Gesang wahrnehmen und uns eine Verwandtschaft von Nachtigall und Nebelkrähe schwer vorstellen können, aber Rabenvögel sind sehr sprachbegabt. Und vielleicht singen sie ja doch, nur auf eine Art und Weise, die uns verborgen ist. Doch dazu später mehr. Schon der Name der Krähe, ebenso wie der Name des Raben, gehen auf ihre Lautäußerungen zurück. Es sind onomatopoetische Wörter. Kra, kra macht die Krähe. Im Englischen heißt sie crow, was wiederum auf das altenglische crave zurückgeht, worin auch der Rabe anklingt, raven, im althochdeutschen ravan. Vögel sind über den ganzen Erdball verbreitet, ausgenommen die Südspitze Südamerikas und die Gebiete in der Nähe der Pole. Sie leben in Wäldern wie in Wüstenregionen, in feuchten wie in trockenen Gebieten und fühlen sich auf Höhe des Meeresspiegels ebenso wohl wie in großen Höhen.

des Himmelsgottes der alten Ägypter. Dieser Gott Horus wird als Mensch mit Falkenkopf dargestellt. Der Krähenmann von Lascaux allerdings weist weit voraus auf die Trickstergestalten der indigenen Kulturen Nordamerikas, die immer auch verbunden sind mit großer sexueller Potenz. Aber auch dazu später mehr. Jetzt erst einmal in die unmittelbare Gegenwart, zu den Krähen von Kreuzberg. In Berlin-Kreuzberg lebt der Biologe, Journalist und Autor Kurt Riechelmann. Er hat ein Buch über den Wald geschrieben, über wilde Tiere in der Großstadt. Und er hat ein sogenanntes Bestiarium verfasst, das den Untertitel »Der Zoo als Welt, die Welt als Zoo« trägt. Sein bekanntestes Buch heißt »Krähen«. Es erschien als erster Band der im Verlag Mattes und Seitz seit 2013 erscheinenden Reihe »Naturkunden«. Und hat maßgeblichen Anteil daran, dass sich die ursprünglich angloamerikanische Tradition des Nature Writing auch hierzulande seither großer Beliebtheit erfreut. Es ist der erste Band der Naturkunden, also eine Reihe, die Judith Schalansky zusammen mit Andreas Rötzer beziehungsweise dem Verlag Mattes und Seitz initiiert hat. Und die haben mich gefragt, ob ich es machen will. Also ich hatte vorher schon gemerkt, dass ich gut über Krähen schreiben kann. Man kann nicht über alle Tiere gleich gut schreiben, aber über Krähen, das ging gut. Und dann hatte Frank Schirmacher mich mal gefragt, ob ich nicht, weil ich irgendwas über die Winterkrähen geschrieben habe in den Berliner Seiten der FAZ, hat er mich gefragt, ob es nicht möglich wäre, in das Gebiet zu fahren, wo die im Sommer sind und von da eine Reportage zu schreiben. Und das war dann das Leningrader Gebiet, weil es konnte man zeigen über Beringungen. Und das hatte ich damals gemacht, und weil ich eben schon so ein paar, also ich habe nie an Krähen geforscht. Und ich würde heute sagen, das ist die vernünftige Voraussetzung, um so ein Buch zu schreiben. Also so in der Form. Und was ich, ja, weil ich so viel im Hintergrund hatte, habe ich halt gesagt, ja, ich mache das gern. Und dann war es der erste Band. Also man konnte auch auf eine bestimmte Art und Weise so eine formale Vorgabe. Also es gab für mich keine formale Vorgabe, ich konnte aber eine machen. 5 Kilometer hinter Krasnoje, als bedingte das eine das andere, gab es die ersten Anzeichen von Saatbetrieb. 4 Männer in Gummistiefeln und kurzen Hosen gruben mit Spaten einen fußballfeldgroßen Acker um. Das ist etwa die Größe, die seit den 70er Jahren privat bewirtschaftet werden darf. An den Ufern der neben der Straße fließenden Bäche tranken Krähen und Möwen. Kiebitze bewachten ihre Küken, aus der Luft rufend. Ein weiteres Feld lag links zwischen den Wiesen. Es wurde mit einem Holzpflug bearbeitet, den 2 Jungen zogen und ein älterer Mann lenkte. Die formale Vorgabe, die Kurt Riechelmanns Krähenbuch der Naturkundenreihe verpasst hat, lautet formale Freiheit. Essayistische Ausschweifungen, zoologische Erläuterungen und Betrachtungen über die fragliche Tierart in Kunst und Literatur sind ebenso denkbar wie Reportageelemente, Reiseimpressionen und historische Exkurse. Auf der Autobahn Richtung Kiew stoppte uns eine Polizeikontrolle. Ein schlecht gelaunter, strenger Polizist sprach Befehle durch die Fensterscheibe. Igor Alexandrowitsch reichte ein Papier heraus. Nach Einsicht und wortloser Rückgabe ließ er uns noch schlechter gelaunt weiterfahren. Mit ihm hätten Sie wegen dieses Papiers nie Freude, meinte Igor Alexandrowitsch lächelnd. Das Papier wies ihn, den vor einem Jahr pensionierten Lehrer der Eisenbahnhochschule, als Blukatnik aus. Als Überlebenden der grausamen 900 Tage, in denen die deutsche Wehrmacht Leningrad eingekesselt und von allen Lebensmittelzufuhren abgeschnitten hatte. Seitdem wisse er, wie Kleister mit morschem Holz gekocht schmecke und dass man Puschkin essen könne. Gleich das erste Kapitel ist den Krähen von Kreuzberg gewidmet, Riechelmanns direkten Nachbarn. Sie nisten in den Bäumen des nahen Viktoriaparks und ihre Rufe hört man allenthalben. Deswegen auch interessiert Riechelmann sich für das Aufnahmegerät des Reporters und erzählt, dass er selbst häufig Umgebungsgeräusche aufnimmt. Ganz oft, also auch an verschiedenen Orten. Als ich noch in der Verhaltensbiologie war, ist das so übrig geblieben. Irgendwann haben wir alle angefangen, so starre Geräusche zu sammeln. Und dann gab es immer so bestimmte Unterschiede. Das haben auch andere gemacht. Da sind dann auch so richtige gute Arbeiten daraus erwachsen, die eben nachwiesen, dass sie ihre lokalen Erkenntnisformen über die Geräusche aufnehmen. Und da ist dann auch so ein, wie hieß das, Geräuschakustik oder Hörakustik oder akustische Ökologie. Also da ist dann so ein Forschungsbereich entstanden, die dann wirklich rumgegangen sind und so ganze Wälder aufgenommen haben und die über die Geräusche erkennen konnten. Und deshalb ist das so übrig geblieben. Wer sich mit Vögeln beschäftigt, braucht ein gutes Ohr, muss ein aufmerksamer Zuhörer sein. Viele Vögel leben vor unseren Augen verborgen, im dichten Gehölz oder hoch in den Bäumen, sodass sie nur durch ihren Gesang zu identifizieren sind. In der Stadt freilich, wo es so vielfältige Umgebungsgeräusche gibt, fällt die Unterscheidung dem ungeübten Ohr zuweilen schwer. Und es ist wirklich erstaunlich, wie sich die Umgebungsgeräusche hier von denen zum Beispiel am Görlitzer Park unterscheiden. Ah ja? Ja. Ist nicht einfach nur Verkehrslärm? Nee, der Verkehrslärm ist da und den hört man da natürlich auch. Aber ist auch ganz logisch, hier gibt es ein paar andere Vögel. Aber zum Beispiel am Görlitzer Park gibt es keinen Zaunkönig. Und kommt auch immer darauf an, wann man das macht. Aber am Winter am Bahnhof hört man halt ab, sagen wir, 16 Uhr nur noch Krähen. Und am Alexanderplatz vermutlich dasselbe, wenn sie da noch übernachten. Das weiß ich aber aktuell nicht. Die Winterkrähen. Eine Amsel hört sich für uns immer an wie eine Amsel, eine Nachtigall wie eine Nachtigall und eine Krähe hört sich erst recht immer gleich an. Für die Amseln, Nachtigallen und Krähen aber müssen große Unterschiede bestehen, denn zweifellos haben Rufe und Gesänge sehr viele unterschiedliche Funktionen. Vögel singen vielleicht auch, aber sicher nicht nur, aus Lust an der Freude. Aber wie benutzen sie ihren Gesang? Das ist eine ganz alte Frage. Ungefähr so alt wie die haben Spatzen einen Gesang. Ja, natürlich haben Spatzen einen Gesang. Es sind Singvögel wie Krähen auch. Die Unterscheidung bei Krähen ist allerdings tatsächlich ein bisschen schwierig, weil was jeder kennt, sind deren Rufe. Und Rufe galten nach der alten schematischen Einstellung als angeboren und unveränderbar. Jetzt weiß man heute, dass das so nicht stimmt. Weil sonst könnten die Nicht-Singvögel ja auch gar nicht, das hätte man sich auch vorher denken können, aber gar nicht so differenziert kommunizieren, wie sie es machen. Aber was dazugekommen ist, dass man eben auch diese Rufe, also es gibt durchdringende Rufe, der berühmte Warnruf des Eichelhäers und so weiter, und die Warnrufe ähneln sich auch akustisch über die Arten hinweg. Das heißt, andere Arten können die leicht erkennen. Aber diese normalen Rufe, also das Krä-Krä, was man auf jedem Ding hört, die kann man kontextabhängig so differenziert einsetzen, dass schon die Rufe eine eigene Sprache ergeben. Und das Lesen oder das für uns Deuten dieser Rufe ist eben so schwer, weil wir die Kontexte nicht so gut deuten können, wie das die Krähen untereinander können. Wer hin und wieder Krähen beobachtet, dem ist vermutlich aufgefallen, dass ihre Rufe in manchen Situationen von einer Veränderung der Körperhaltung begleitet werden. Die Krähen scheinen geradezu ihre Form zu ändern, machen einen Buckel oder spreizen ihr Gefieder. Dann kommt dazu Körperhaltung, bei Krähen ganz wichtig, also Federn hochstellen. Ich will es nicht Unterwürfigkeit nennen, aber sagen wir mal, so ein okay, ich habe schon anerkannt, dass du stärker bist. Und das andere, dass man das austariert und dann das vermutlich Wichtigste eben, sich zu erzählen, was in der Umgebung passiert. Und das kann man über Rufe genauso differenziert machen, wie man es vorher annahm über Gesänge. Und Krähen singen und die können auch genauso melodisch singen, ja, ich würde sagen fast genauso gut wie kleinere Singvögel auch, die man so eher im Kopf hat wie Amseln. Aber die machen das eben immer nur ganz leise und sehr exklusiv. In der Regel wirklich nur so ins Ohr des Partners. Das ist wie so ein Einsäuseln. Und das hört man aber schlecht. Also man kann das verstärken und wenn man es weiß, kann man es auch hören. Der Gesang ist nicht das, was sie kennzeichnet. Und da würde ich tatsächlich sagen, das liegt eben einfach daran, dass sie, jedenfalls die, die territorial sind, dass sie das auch nicht nötig haben, weil sie so groß und so auffällig sind und ihre Performance reicht. Also die Demonstration ihrer Anwesenheit. Und die können sie sich eben leisten. Und das ist das, was wahrscheinlich früher in diesem Ausmaß noch nicht bedacht worden ist, die können sie sich eben einfach leisten, genauso wie sie sich den Überblick über die Stadt leisten können, weil sie groß sind. Und weil sie in Bezug auf zum Beispiel Greifvögel, aber es gilt wahrscheinlich auch für Füchse am Boden, so gut organisiert sind, dass sie in dem Moment, wo sie angegriffen werden, also selbst die territorialen Rabenkrähen hier oder Nebelkrähen hier, dann das Reservoir haben, dass die rumfliegenden, nicht revierbildenden, nicht brütenden Krähen, zu denen sie sonst in schlimmster Konkurrenz stehen, wirklich in schlimmster Konkurrenz, mit denen kooperieren und mit denen auch Schlafplätze bilden. Also es ist so ein Zusammenspiel von Anziehen, Abstoßen oder Konkurrenz und Kooperation. Das, ja, und da würde ich tatsächlich sagen, dass erst annäherungsweise verstanden ist, wie das funktioniert, also wie die das koordinieren. Da spielen wahrscheinlich nicht mal so sehr, in Anführungszeichen, bewusste Lernprozesse eine Rolle, sondern einfach eher so, ja, ich nehme mal einen alten Term, so gestaltwahrnehmerische, nicht Interaktionen, aber so Wahrnehmung von Umgebung mit der Gestalt, also dem fliegenden Greifvogel. Also man hatte früher auch dieses, das sieht man ganz oft, ein Greifvogel fliegt alleine, kann ein Bus hat seinen Habicht oder auch ein Falke. Und irgendwann kommen Krähen an und attackieren den von allen Seiten. Und das hat man in der frühen Verhaltensbiologie Hassen genannt. Das hat mit Hassen aber gar nichts zu tun. Natürlich ist es eine Abwehr. Und natürlich hat es auch diesen Gestus, also komm hier, kannst hier jagen, aber nicht mit uns. Das Ganze könnte aber zumindest unter den Krähen auch eine spielerische Komponente haben. Also der kann dann die Funktionen oder das, worum es performt wird, nicht mehr so einfach trennen. Und dann wird's, blödes Wort, aber dann wird's ein bisschen komplexer. Rufe, Körpersprache. Hinzu kommt, dass Rabenvögel anders sehen als wir. Wir besitzen 3 Farbrezeptoren, Rabenvögel und Vögel im Allgemeinen jedoch 4. Das heißt, sie sind tetrachromatisch und können im ultravioletten Bereich sehen. Da ihre Beine und Schnäbel zudem das Licht auch im ultravioletten Bereich reflektieren, anders als ihr Gefieder, sehen sie ihre Gefährten vermutlich bunt und können, anders als wir Menschen, die sie lediglich schwarz-weiß wahrnehmen, andere Rabenvögel anhand ihrer Farbe unterscheiden. Ihre Kommunikation ist mitunter also wahrscheinlich stärker an ein bestimmtes anderes Exemplar der Gattung gerichtet, als es für uns den Anschein hat. Auch der Wiener Rabenforscher Thomas Buchner hat sich mit der Kommunikation der Rabenvögel beschäftigt. Sowohl was die lautliche als auch was die gestische Ebene angeht. Ihr Lautrepertoire, so hält er fest, ist potenziell unbegrenzt. Einzelne Vögel verwenden im Schnitt 20 Rufe, aber nur die Hälfte davon teilen sie mit anderen. Die übrigen 10 Rufe sind individuell erlernt. Sie sind zwar nicht ganz so sprachbegabt wie Papageien, aber im Unterschied zu anderen Singvögeln lernen sie ein Leben lang und nicht nur in einem begrenzten Zeitraum. Der berühmteste sprechende Rabe ist zweifellos jener in jenem gleichnamigen Gedicht von Edgar Allan Poe, auch wenn der Rabe nur ein einziges Wort äußert. Riss das Fenster auf, jetzt unter, und herein stolziert, oh Wunder, ein gewaltger, hochbejahrter Rabe schwirrend zu mir her. Flog mit mächt'gen Flügelstreichen, ohne Gruß und Dankeszeichen, stolz und stattlich sondergleichen, nach der Türe hoch und her. Flog nach einer Pallasbüste ob der Türe hoch und her, setzte sich, und sonst nichts mehr. Und trotz meiner Trauer brachte er dahin mich, dass ich lachte. So gesetzt und gravitätisch herrscht auf meiner Büste er. Ob auch alt und nah dem Grabe, sprach ich, bist kein feiger Knabe, grimmer, glattgeschorner Rabe, der du kamst vom Schatten her. Sprich, welch stolzen Namen führst du in der Nacht plutonschem Heer? Sprach der Rabe, nimmermehr. der deutschen Übersetzung von Karl Theodor Eben nennt das lyrische Ich den Raben einen Grampropheten. Niemals, nimmermehr wird sich der dunkle Schatten der Trauer um die geliebte verstorbene Lenore wieder von ihm lösen, so die Vorhersage des Raben, der selbst nichts anderes ist als der Inbegriff der Todestrauer. Die Rabenvögel in unseren Städten sind zwar keine Grampropheten, aber auch sie denken daran, was morgen sein könnte. Sie tauschen sich darüber aus. Was man weiß, ist, dass in den Schlafgemeinschaften, also in den Schlafbäumen, dass dort tatsächlich eine Kommunikation über Orte stattfindet, also in die Zukunft für den nächsten Tag, über Orte stattfindet, an denen es was zu holen gibt, an denen es Futter gibt. Und dass diese Kommunikation tatsächlich auch so, also jedenfalls in einem Fall, so genau gezeigt werden konnte, dass sie nicht nur sagen, da gibt's was, sondern auch für wie viele es reicht. Und das ist natürlich schon sehr weit. Und dann würde ich glauben, dass ein großer Teil, und jetzt mache ich mal den Humanvergleich, wie wahrscheinlich auch bei uns, ein großer Teil der Kommunikation jetzt nicht darum geht, jemandem irgendetwas mitzuteilen, sondern sich sozusagen in Anführungszeichen mit Lauten zu groomen. Also sich entweder aufeinander einzustellen oder sich zu schmeicheln oder auch seine Affektionen zu synchronisieren. Und dieses Synchronisieren scheint mir in manchen Situationen eben tatsächlich auch nicht nur notwendig, sondern auch auf eine Art und Weise zu funktionieren, die man bei Menschen wahrscheinlich nicht so oft beobachten kann, weil man weiß, dass sich in Paniksituationen das und das fortpflanzen kann. Aber ich glaube, dass das bei Krähen eine andere Bewusstseinsform entwickelt hat, die vielleicht leichter von einem Hirn ins andere geht und dann Affekt wird, Körper wird. Und das, denke ich, hängt natürlich auch damit zusammen, dass die gestische Darstellung von Kommunikation bei Krähen immer noch wichtiger ist als bei uns. Mit Federn aufstellen, hin und her gehen. Krähen, die sich liebevoll ins Ohr säuseln, die mit Lauten groomen, also umeinander werben, die ihre Affekte synchronisieren. Das ist die eine Seite. Denn Raben und Krähen sind keineswegs immer nur nett zueinander. Im Gegenteil. Sie können sich auch spinnefeind sein. Die schlimmsten Angriffe auf ein Krähennest mit Jungen und mit Eiern, die ich je gesehen habe, kamen von anderen Krähen. Eben von so, die wirklich dann im Trupp einer nach dem anderen auf dieses Nest geflogen sind und die darauf brütende oder die jungen schützende Krähe angegriffen haben. Aber wirklich so wie Formationsflügel, der erste und so richtig getatscht haben. Also sie haben es in dem Fall nicht geschafft. Aber die Folge ist halt, dass eine sehr hohe Prozentzahl der Eier von brütenden Revierkrähen durch Krähen derselben Art verloren gehen. Der Erklärungsansatz ist, dass diese nicht brütenden Krähen ein Revier suchen. Also zum Beispiel in Berlin sind alle Reviere besetzt. Dass man hier innerhalb der Stadt oder innerhalb des erweiterten Stadtraums ein unbesetztes Krähenrevier findet, ist eigentlich unwahrscheinlich. Und die Ausbreitung der Krähenbestände läuft in der Regel und deshalb nimmt auch die Anzahl der Krähen in der Stadt nicht zu. Also die ist seit mindestens 10 Jahren relativ stabil. Sie nimmt auch nicht ab, was immerhin schon etwas ist. Aber das liegt halt tatsächlich an der Territorialisierung der brütenden Krähen. Krähen versuchen also, das Revier anderer Krähen zu erobern, indem sie das Nest als Zentrum dieses Reviers, als Ruhe- und Aufzuchtsplatz angreifen und die brütenden Krähen stören. Aber Kurt Riechelmann nennt auch noch einen anderen möglichen Grund für derartige Attacken. Ich würde einen Grund erstmal nicht ausschließen, nämlich tatsächlich an Nahrung zu kommen, was ja auch manchmal gelingt. Aus dieser Tatsache leiten viele Ornithologen das Argument ab, man müsse Krähen nicht bejagen, weil sie ihre Population selbst regulieren. Riechelmann ist zwar ebenfalls vehement gegen das Abschießen von Krähen, er glaubt allerdings nur bedingt an die Theorie der Selbstregulation oder nur in einem gewissen Rahmen. Es findet statt und meiner Ansicht nach ist es einer der Momente, warum Krähen überhaupt so neugierig und so dynamisch auf Umweltveränderungen reagieren können, weil sie es untereinander selbst auch schon andauernd machen müssen. Also selbst Saatkrähen, die in Kolonien brüten und wenn dann überhaupt nur ihr Nest als Territorium haben und das in großen Kolonien mit um die 1000 Nester, selbst die müssen andauernd auf den Nachbarn aufpassen, weil die denen das Nistmaterial klauen. Also es gibt ein dauerndes Zusammenspiel, ist ein dummer Name, aber eine dauernde, abwechselnde Dynamik von Konkurrenz und Kooperation. Und das machen sie gut. Wie sie das machen, weiß ich nicht. Aber warum sie es machen, das ist ja schon klar. Dadurch können sie tatsächlich nach außen als das auftreten, ich würde es mal eine Gruppe nennen. Für den Schwarm sind sie mir, also es sei denn, sie ziehen, also Schwärme von Wintersaatkrähen, das sind schon Schwärme, aber die durch die Stadt ziehenden Gruppen, also auch am Frühjahr, die sind mir für den Schwarm einfach zu weit auseinander. Also, da gibt es schon eine Koordination, aber das ist nicht so eine wie bei einem starren Schwarm. Saatkrähe, Corvus frugilegus. Die letzten Schlagzeilen über Krähen betrafen im Herbst 2011 das undichte Dach des damals gerade erst 5 Jahre alten Berliner Hauptbahnhofs. Immer wenn es regnete, tropfte Wasser durch das Dach in den Innenraum des Bahnhofs und hinterließ kleine Wasserlachen. Die Schuld daran, da waren sich alle Berichte einig, traf die Krähen, die entdeckt hatten, dass sie die Dichtungen auf dem Dach lockern und mit ihnen spielen können. Bei den Krähen handelte es sich um Saatkrähen, die jeden Herbst aus Polen und den riesigen Weiten der russischen Ebene zu Zehntausenden in den Westen ziehen. Hierzulande bezeichnet man sie deswegen auch als Winterkrähen. So heißt es in einem Steckbrief zur Saat- oder Wintersaatkrähe in Kurt Riechelmanns Naturkundenband über Krähen. Der Spieltrieb der Krähen wurde immer wieder beobachtet und gilt als Ausweis für ihre besondere Intelligenz. Bernd Heinrich, der deutsch-amerikanische Zoologe, ließ sich im nördlichen Kanada zu seinen Forschungen interviewen und erfuhr im Anschluss von interessierten Radiohörern, wie sich die Raben am Polarkreis die Zeit vertreiben. Als zu Besuch weilender Rabenmann wurde ich zu einem Interview im CBC-Sender eingeladen. Nach dem Interview liefen die Telefone heiß. Hörer, die Rabenanekdoten zu erzählen wussten oder Rabenrufe nachahmten. In der weitaus größten Zahl von Anekdoten, die ich hörte, ging es um spielende Raben. Die Raben benutzten Stromleitungen als Tongerät, lassen sich kopfüber herunterbaumeln, schwingen sich wieder hinauf und vollführen gelegentlich sogar Riesenfelgen. Manchmal lassen sie sich auch an ihren Schnäbeln hängend hin und her schaukeln. Dächer herunterzurutschen ist ein anderer beliebter Zeitvertreib. Eine Frau erzählte mir, sie habe eine Gruppe Raben beobachtet, die abwechselnd ihr Dach heruntergerollt seien. Wenn sie an der Dachkante anlangten, gingen oder flogen sie wieder hinauf, um sich erneut herunterrollen zu lassen. In unseren Breiten sieht man keine Rabenvögel, die an Stromleitungen Turnübungen veranstalten. Aus dem einfachen Grund, dass hierzulande die allermeisten Stromleitungen unterirdisch liegen, anders als in Nordamerika, zumal in den 80er Jahren, als Bernd Heinrich seine Feldforschungen betrieb. Vor Augen hat man die oberirdischen Stromleitungen Nordamerikas vor allem durch Hollywood-Spielfilme der 30er und 40er Jahre. Besonders in den kargen und trockenen Regionen Kaliforniens, Nevadas oder Arizonas sind die Strommasten, da es kaum oder überhaupt keine Bäume gibt, ein markantes Landschaftsmerkmal. Auch in Dumbo, dem 4. abendfüllenden Zeichentrickfilm von Walt Disney, der 1941 in die Kinos kam, sieht man diese Strommasten und auf ihnen Rabenvögel. Eine kleine Gruppe Rabenvögel landet dort. Und kurz nach ihnen landet auch der Elefant Dumbo, sodass sich die Leitungen fast bis zum Boden biegen. Die Rabenvögel sind ein lustiger Haufen, aufgedreht und wortgewandt. Eine Weile vor der gemeinsamen Landung haben sie sich noch über Dumbo lustig gemacht. Ein Elefant, der fliegen kann. Ha, da lachen ja die Hühner. See, I seen all that too. I seen a peanut stand and heard a rubber band. I seen a needle that winked its eye, but I be done seen about everything. Aber als ihnen Dumbos kleiner Freund, die Maus Timothy, von Dumbos traurigem Schicksal berichtet, haben die Raben Mitleid mit Dumbo und schenken ihm eine vermeintliche Zauberfeder, mit deren Hilfe er ganz sicher fliegen kann. But I'll be done seeing about everything when I see an elephant fly. Nicht unter den Tisch fallen lassen sollte man die Tatsache, dass die Krähen in Dumbo rassistisch konnotiert sind. Sie sind Dandys, Aufschneider, Spaßvögel und sie sind schwarz. Zudem singen sie mit rauen Stimmen und Südstaaten-Akzent. Wie bei den Affen in der Walt Disney-Verfilmung des Dschungelbuch, insbesondere bei King Louie, wird hier also mit rassistischen Klischees gespielt. Mit dem Klischee des zwar musikalischen, unterhaltsamen, aber auch halbseidenen, zweifelhaften Afroamerikaners, insbesondere des afroamerikanischen Südstaatlers. Wobei die Krähe Jim Crow, anders als King Louie, nicht von einem afroamerikanischen Sänger gesungen wird, sondern von einem weißen Mann aus den Südstaaten, Cliff Edwards. In der Tat sind die Krähen in Dumbo nicht eindeutig als Schwarze markiert. Es bleibt noch Platz für einen zweiten, spezifisch nordamerikanischen Referenzrahmen, in den die Krähen hier gesetzt werden können. Sie gehören auch zur Welt der indigenen Mythen. Und in diesen Mythen sind Krähen häufig Trickstergestalten. Gaukler, Spieler, Ganoven, ferne Verwandte von Till Eulenspiegel. Doch dazu mehr im zweiten Kapitel der Langen Nacht. Ja, die beste Geschichte, die mir mal jemand erzählt hat, war tatsächlich im Sommer in so einer Fußgängerzone. Dieser jemand hatte sich ein Eis gekauft und war ein junger Mensch, also nicht irgendwie, weil Krähen haben einen wahnsinnig guten Blick für Krankheitserscheinungen bei Tieren und dann haben sie den wahrscheinlich auch bei Menschen. Also in keiner Weise eine gehandicapte Person, sondern ein junger, kräftiger, durchtrainierter Mann, der mit seinem Eis durch die Fußgängerzone ging und da war so ein Poller. Und dann sprang eine Krähe vor ihn und schrie ihn an. Und dabei hat er sich so erschrocken, dass er so zwei Schritte zurückgegangen ist, über den Poller gefallen ist und in dem Moment hat die Krähe das Eis geklaut. Und daran war wahrscheinlich alles geplant. Also der hatte gesehen, der kauft sich ein Eis, hatte den Poller einkalkuliert und hatte einkalkuliert, dass sie ihn erschrecken kann. Also was ich damit sagen will, man kann auch merkwürdige Trickster-Erfahrungen beim Beobachten von Krähen machen. So heißt es bei Ovid, habe Apollo ein Fest für Jupiter ausrichten wollen und einen Raben losgeschickt, auf dass er für das Fest Wasser aus einer Quelle hole. Der Rabe nahm eine Schale und flog los. Als er aber unterwegs war, sah er einen Feigenbaum voller Früchte. Er ließ sich auf dem Baum nieder, probierte eine Feige und stellte fest, dass sie noch unreif war. Also wartete er, bis die Feigen reif waren, schlug sich den Bauch voll und erinnerte sich hernach an den Auftrag Apollos. Er flog zur Quelle, schnappte sich eine Wasserschlange und brachte sie zu seinem Herrn. »Die Schlange habe die Quelle verstopft«, sagte er ihm. »Deswegen habe es so lange gedauert.« Apollo aber durchschaute die Lüge und strafte den Raben dadurch, dass er ihm fortan untersagte, Wasser zu trinken, bis nicht die Feigen an den Bäumen reif sind. Deswegen, so heißt es, habe der Rabe eine so raue Stimme. Rabenvögel gehören zu den Singvögeln.

Krähe, genau das ist. Eine Tricksterfigur. Ein Wesen mit starker Libido, mit zuweilen sehr bösem Witz. Mit übermenschlichen und übervögelischen Kräften ausgestattet. Begegnet ist die Krähe als Tricksterfigur uns schon in den Krähen, die sich über Dumbo, den fliegenden Elefanten, lustig machen. Rückkehr von Krähe aber heißt der Band von Ulf Stolterfoht, weil sich der Dichter auf den Gedichtband Krähe bezieht, den der britische Dichter Ted Hughes 1970 veröffentlicht hat. Krähe folgte Odysseus, bis der sich wieder setzte wie ein getretener Wurm, den Krähe fraß. Als er mit Herkules zwei Puffottern rang, erwürgte er versehentlich Deianira. Der Gott, der aus Herkules Asche geschmolzen ward, ist eine Elektrode in Krähes Gehirn. Beowulfs Blut trinkend und eingehüllt in sein Fell, unterhält sich Krähe mit Poltergeistern aus alten Teichen. Seine Flügel sind der steife Rücken seines einzigen Buches. Er selbst ist die einzige Seite, aus fester Tinte. So starrt er in den Sumpf der Vergangenheit, wie eine Zigeunerin ins Kristall der Zukunft, wie ein Leopard in ein fettes Land. So lautet das Gedicht Krähego von Ted Hughes in der Übersetzung von Elmar Schenkel. Wahrscheinlich ist die erste Krähe, die man kennenlernt, die Schubert-Krähe, oder? Könnte ich mir vorstellen. Aber die erste, die wirklich Kraft entwickelt hat, bei mir zumindest, war, glaube ich, schon die Ted Hughes-Krähe. Und das weiß ich auch, wann das war, 86, als das Buch in deutscher Übersetzung rauskam bei Klett-Cotta. Vielleicht war es Anfang 87, da war ich gerade von Bochum nach Tübingen zurückgezogen. Und da lag das in der Buchhandlung Gastel. Und ich habe mir das gekauft. Ich kannte schon Gedichte aus dem Schreibheft, also Übersetzung. Elmar Schenkel heißt der Übersetzer, der den Ted Hughes übersetzt hat. Und das hat mich wirklich, ja, umgehauen. Also das war für mich das Fernste, was es in der Lyrik damals gab und eigentlich immer noch gibt. Also ich kenne bis heute nichts Vergleichbares, was mich, ja, so bewegt. Ich kann es gar nicht anders sagen. Und ich glaube, das hat schon damit zu tun, dass ich mich selber zumindest charakterlich irgendwie ganz anders sehe als den Krähe. Und der Krähe dadurch, dass er so böse ist, schon eine gewisse Faszination ausstrahlt. Also es gibt da auch bei, wenn wir nochmal auf das Tricksterhafte der Figur kommen, bei Till Eulenspiegel gibt es doch auch Streiche, die richtig übel sind, oder? Wo Menschen richtig leiden müssen und der Till Eulenspiegel hält sich den Bauch und lacht. In Ted Hughes' Lyrikband Krähe spielt der Humor gleichwohl eine untergeordnete Rolle. Krähe, der Vogel, wie die Gedichte, sind durch und durch schwarz gefärbt. Ein dunkles, düsteres, singuläres Meisterwerk. Und das hat Gründe. Also ich habe erst im Nachhinein oder habe mir erst nachträglich erschlossen, was da eigentlich verhandelt wird in dem Buch, dass es vor allem auch um die Selbstmorde seiner beiden Frauen und der einen Tochter geht. Und dass es auch einen Therapieaspekt gibt. Wobei Therapie, glaube ich, das falsche Wort ist, aber es hat sowas von einer wütenden Verarbeitung des Geschehens an sich. Aber das wusste ich alles gar nicht. Vielleicht wusste ich damals auch nicht mal, dass er der Mann oder Ex-Mann von Sylvia Plath war. Vielleicht habe ich das auch erst nachher begriffen alles. Aber das muss man ja eben auch nicht wissen, weil die Gedichte selber so, ja, brutal sind und so dunkel und wütend, aggressiv, auch gemein. Der Gräse hat auch sehr viele gemeine Züge. Und das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Sein Palast ist aus Schädeln. Seine Krone sind die letzten Splitter des Lebensgefäßes. Sein Thron ist der Scheiterhaufen von Knochen, des gehängten Dings Folterstuhl und letzte Bahre. Sein Gewand ist vom Schwarz des letzten Blutes. Sein Königreich ist leer. Die leere Welt, aus der der letzte Schrei mit riesigem, hoffnungslosen Flügelschlag abdrehte in die Blindheit und Stummheit und Taubheit des Abgrunds bei der Rückkehr. Geschrumpft, still, um über Stille zu herrschen. Aaskönig heißt dieses apokalyptische Gedicht in der Übersetzung von Elmar Schenkel. Aber ich glaube, es ist ja nicht nur eine Identifikation mit der Krähe, es ist ja schon auch, also die Perspektive ändert sich ja. Es ist ja auch die Krähe manchmal, die von außen gesehen wird und sich das lyrische Ich eigentlich eher wundert oder ich weiß gar nicht, lyrisches Ich ist es da in dem Fall vielleicht gar nicht. Vielleicht muss man da wirklich sagen, der Dichter wundert sich über die Bosheit und Gemeinheit der Krähe oder feiert die auch, das gibt's auch in manchen Gedichten. Also ich glaube, er erkennt sich wieder oder, na, wiedererkennen ist auch Quatsch. Er nimmt die Gestalt für sich an irgendwie, weil er die Schuld annimmt. Gleichzeitig gibt's ja aber auch immer wieder dieses Hiob-artige, dass die Krähe eigentlich so als Gegenspieler zum lieben Gott auftritt und den lieben Gott beschuldigt oder, naja, auch in diesem einen Gedicht da aus der Prüfung an der Schoßtür zum Beispiel, da stellt sich der Krähe eigentlich als der Stärkere raus, oder? Stärker als der Tod und stärker als Gott wahrscheinlich auch. Die Krähe als Identifikationsobjekt. Die Krähen als Stellvertreter des Menschen, als grausamer Schöpfer, Gott und Teufel zugleich. Ich habe mir den Ted Hughes Companion gekauft und da gibt's Interviews und Aufsätze gerade zu dem Krähebuch und zu der Zeit muss er wirklich sehr, sehr viel ethnologisches und so anthropologisches Zeug gelesen haben und ich stelle mir das so vor, dass man, wenn man sowas zu verarbeiten hat, oder ja, das kann man ja nicht verarbeiten, wenn man umzugehen hat mit diesen Selbstmorden. Ich finde es nicht so fernliegend, sich zu überlegen, wie im Mythos mit sowas umgegangen wird. Also in der griechischen Mythologie gibt es ja auch gruselige Sachen und Selbstmorde jetzt vielleicht nicht so viele, aber verwandtschaftliche, also Morde in der Verwandtschaft, in der Familie, mit denen mehr oder weniger gar nicht umgegangen wird, oder? Die passieren einfach. Ich glaube, vielleicht geht es darum, das so ins Kreatürliche zu verschieben. So Scheiße passiert einfach. Also, dass es eigentlich nur eine der Manifestationen des Lebendigen ist, dass sowas passiert und dass man das einfach hinnehmen muss. In seinem Buch Rückkehr von Krähe stehen bei Ulf Stolterfoht keine Selbstmorde im Hintergrund. Folie ist zwar der Gedichtband Krähe von Ted Hughes, aber Stolterfoht eignet sich den Gegenstand auf seine Weise an. Stolterfoots Tricksterkrähe ist dann doch menschlicher, erdnäher als die von Ted Hughes. Sie ist auch humorvoller. Und hin und wieder stirbt das arme Ding sogar. Vorab eine Zusammenfassung des zweiten Teils all den Lesern gewidmet, für die neuen Gedichte dann doch ein bisschen zu viel sind. Here we go. Ganz am Anfang steht der unbefleckte Empfang des späteren Helden Krähe, welcher bereits 7 Monate später zur Welt kommt. Sein Vater stirbt unter der Geburt. Krähe wird von seiner Dode großgezogen. Es folgen Krähes früheste Abenteuer. Bei seiner Taufe verletzt ihn ein Exeget mit der Axt. Das wird dem Exegeten schlecht bekommen. Schon kurz darauf erlegt Jungkrähe seinen ersten echten Leguan. Gloria Victoria. Dann soll er, auf speziellen Wunsch der Dode, beim wilden Affen Tabak beschaffen. Dieses Vorhaben misslingt, bevor es richtig beginnt. Krähe trifft den bösen Mann, scharf Ellenbogen genannt, und tötet ihn sogleich. Den Bären richtet er so übel zu, dass ihn dessen eigene Schwester nicht wiedererkennt. Am Rande eines Sumpfes erspäht er Wesen, die zur Gänze aus Köpfen bestehen. Sie tun freundlich, führen aber Schlimmes im Schilde. Krähe richtet sie sämtlich mit dem Stift Faber-Castell. Er fängt die Sonne in einer Lebendfalle, begegnet einem Kurzschwanz und schlachtet ihn ab. Krähe bewirkt, dass seine Dode menstruiert und schläft wiederholt mit ihr. Nachts benagen Mäuslein seine Stirn. Ein weiteres Tier bedroht ihn, das sich schon bald als Langzahnfrosch entpuppt. Krähe erledigt seinen Job. Zur Lichtmess speist er mit dem Biber. Dieser bringt ihn über den reißenden Strom, wo Krähe einen krassen Skalp erobert und ihn seinem früheren Besitzer rücküberbringt. Großes Hallo und Hurra! Krähe hat Verkehr mit dem Schamanen, das kostet ihn 3 Zehen. Dann aber besinnt er sich auf seine Pflicht, schießt senkrecht in die Luft und begründet Ritus und Kult. Dann scheint fürs Erste Schluss zu sein. Eine Umdeutung hat die mythologische Krähenfigur in der Literatur des 21. Jahrhunderts auch bei dem britischen Autor Max Porter gefunden. In seinem Prosaband »Trauer ist das Ding mit Federn« tritt sie als Trauer, ja in gewissem Sinn als Trosttier auf. Sie hat, viel deutlicher noch als bei Ted Hughes, eine gewisse Therapiefunktion. In der Übersetzung von Ida Strädling und Matthias Göritz heißt es: In anderen Versionen bin ich Arzt oder Geist. Ideale Vehikel, Ärzte, Geister und Krähen. Wir können Dinge, die andere Figuren nicht können, etwa Traurigkeit essen, Geheimnisse zuhüllen und dramatisch mit Sprache und Gott ringen. Ich war Freund, Vorwand, Deus ex machina, Scherz, Symptom, Erfindung, Schrecken, Krücke, Spielzeug, Phantom, Gag, Analytiker, Babysitter. Ein Mann hat seine Frau verloren und bleibt zurück mit 2 kleinen Kindern und seiner Trauer. Die Trauer ist groß und schwarz. Und als plötzlich eine große schwarze Krähe vor der Tür steht, lässt der Mann sie ein. Diese Krähe entstammt dem jahrhundertealten Geschlecht der mythologischen Krähen und ist sich ihrer Abstammung durchaus bewusst. In der Mitte meine Wenigkeit. Ein Klacks schwarzen Gefieders und Todesgestanks. Tada! Das ist der verderbte Kern. Der grüne Wald mit Nagelwunden, Nadel im Arm, das Trauma, die Bombe, das, wonach wir nie wieder Gedichte schreiben können. Die zugeschlagene Tür, das in principio erat verbum. Sehr scheiß drauf, sehr Hetzjagd, sehr historistisch. Mal spricht Krähe in Max Potters Trauer ist das Ding mit Federn. Mal spricht der Vater, mal sprechen seine Jungs. Zeit vergeht. Krähe macht sich über den Vater lustig, als der nach 2 Jahren zum ersten Mal eine andere Frau mit nach Hause bringt. Krähe hockte auf dem Sofa, heißt es, und ahmte mein Rammeln und Stöhnen nach. Die Frau, die er für eine Nacht mit nach Hause nimmt, ist eine Sylvia Plath-Forscherin. Der Vater selbst verehrt den großen Krähendichter Ted Hughes. Aber mit der Zeit nimmt er selbst Züge eines Tricksters an. Er bildet eine Art schwarzen Humor aus und zeichnet eine Ted Hughes-Puppe. Ein Akt der Distanzierung. Zugleich aber nimmt er dadurch etwas von Krähe an. Er inkorporiert etwas von dessen Wesen und macht die Trauer zu einem Teil von sich, ohne sich davon beherrschen zu lassen. Krähe, mein Bester. Heute habe ich eine Zeichnung angefertigt, auf die ich richtig stolz bin. Es ist eine Skizze von dir auf einem Stuhl mit einer Ted-Handpuppe. Gegenüber von dir sitzt Ted auf einem Stuhl mit einer Handpuppe von dir. Wirklich super gut getroffen. Teds Handpuppenkrähe hat eine Sprechblase. Die Krähepuppe sagt, Quartett, du stinkst nach Schlachter. Ich glaube, du wärst begeistert. So ist Krähes Mission am Ende erfüllt. Der Vater und seine beiden Jungs brauchen sie nicht mehr. Sie können Abschied nehmen. Wie viel Krähe steckt im Menschen? Wie viel Mensch in der Krähe? Die Identifikation mit der Krähe geht weit zurück. Der Name Wolfram etwa ist ein Kompositum aus Wolf und Raben, beides Wappentiere eines großen Kriegers. In den USA leben westlich der großen Seen die Mitglieder der Crow Nation, die bei Karl May unter dem Namen Krähen-Indianer firmieren und sich in ihrer eigenen Sprache Absalogi nennen. Eine besonders innige Beziehung zu Krähen, speziell zu Raben, hat der japanische Fotograf Masahisa Fukase entwickelt. Geboren 1934, begann Fukase Mitte der 70er Jahre, nachdem seine Ehe gescheitert war, geradezu obsessiv Raben zu fotografieren. Ebenso wie in der westlichen Welt haben Rabenvögel auch in Asien eine lange kulturgeschichtliche Tradition. Viele Mythen ranken sich um den Vogel, auch solche, die weiter noch zurückreichen als in der westlichen Welt, wo die Rabengeschichte mit der Arche Noah einsetzt. In Asien und im nördlichen Polarkreis gibt es mehrere Schöpfungsmythen, die mit Rabenvögeln verbunden sind. So erzählen die Tschaktschen in Sibirien von einem Raben und seiner Frau. Der Rabe und seine Frau langweilen sich. Sie sind nur zu zweit. Und so bittet die Rabenfrau ihren Mann, eine Welt zu erschaffen. Der Mann muss eingestehen, dass er nicht weiß, wie er das tun soll. Daraufhin legt sich die Rabenfrau schlafen und gebiert zwei Kinder. Menschenkinder, die sich über das Gekrächz ihres Vaters lustig machen. Vom Akt seiner Frau herausgefordert, erschafft der Rabenmann nun die Welt. Er scheidet Berge, Flüsse, Pflanzen und Tiere aus. Auch in der ostasiatischen Kunst ist der Rabe omnipräsent. Insbesondere auf japanischen Drucken des 19. Jahrhunderts trifft man ihn und seine eindrückliche Silhouette immer wieder an. Nicht selten sitzt er auf blühenden Kirschzweigen. Diese schöpferische, positive, ja bunte Seite der Rabenvögel kommt in Masahisa Fukases Fotobuch Ravens nicht vor. Gleichwohl gilt es als eines der bedeutendsten Fotobücher des 20. Jahrhunderts, auch deswegen, weil es in seiner Düsternis so kompromisslos ist. 1976 trennte sich Fukases Frau von ihm. Er hatte sie ebenso obsessiv fotografiert, wie er bald darauf Raben fotografieren sollte. Er habe sie eigentlich nur durch sein Objektiv gesehen, sagte seine Frau später. Und er habe im Grunde damit nichts als Selbstporträts angefertigt. Die Verzweiflung und Einsamkeit, in die Fukase die Trennung stürzt, verstärkt diese Tendenz, sich im Anderen zu sehen. Jetzt sind es Raben, mit denen er sich identifiziert. Sie sind für ihn Sinnbild seiner Isolation. Zugleich stehen sie aber auch für die japanische Nachkriegsgesellschaft, die sich nicht oder nur unzureichend mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzt. Das erste Bild erinnert an einen Scherenschnitt. Man sieht einen Rabenkopf, der sich zur Seite wendet, den Nacken und den Fuß des Raben, schwarz vor dem gänzlich weißen Hintergrund. Man sieht aber nicht, wo er sich befindet und wie man ihn anschauen soll. Es ist, als würde ein Ast fehlen, auf dem er sich festhält. Liegt er womöglich tot im Schnee? Etwa die Hälfte der Bilder hat Fukase bei Nacht aufgenommen, was den unheimlichen, ja endzeitlichen Charakter der Bilder verstärkt. Er selbst sagte dazu: Raben leben in Gruppen. Bei Sonnenuntergang fliegen sie zu ihrem Schlafplatz und bei Sonnenaufgang fliegen sie zu zweit oder dritt los, um Futter zu suchen. So ist die Zeit, zu der man die Gruppe fotografieren kann, also auf Sonnenauf- und Sonnenuntergang beschränkt, wenn das Licht so schummrig ist, dass der Belichtungsmesser der Kamera es gar nicht registriert. Deswegen kam mir der Gedanke, die Raben in rabenschwarzer Nacht zu fotografieren. Mit Blitz. Ich war mir nicht sicher, ob das gelingen könnte, aber ich versuchte es im Kenroku-en-Garten in Kanazawa. Das Ergebnis war herrlich. Ich liebte den Effekt, wenn die Raben im Flug einen dunklen Schimmer mit sich trugen und die Augen derer in den Bäumen glitzerten. 1986 wird Ravens von Masahisa Fukase veröffentlicht und macht ihn in der Fotowelt berühmt. Doch die Raben lassen ihn nicht los. Er wird sie immer wieder fotografieren. Bis er 1992 in einer Bar in Tokio eine Treppe hinunterstürzt. Leider hatte er keine Schwingen, um sich aufzufangen. Er trägt schwere Kopfverletzungen davon und fällt in ein Koma. Ohne aus dem Koma wieder zu erwachen, stirbt Fukase 30 Jahre später im Jahr 2012. Fukase steht in einer langen kunstgeschichtlichen Tradition. Die Abbildungen von Raben und Krähen aus der Antike, dem Mittelalter und der Neuzeit sind Legion, in der westlichen Welt wie auch in Asien. Zwei berühmte Bilder mit Krähen rahmen, wenn man so will, das 19. Jahrhundert. Um 1820 malte Caspar David Friedrich sein Gemälde »Hügel mit Bruchacker bei Dresden«, auf dem etwa ein Dutzend Krähen über einem Acker schweben. Manche sitzen auch in den Ackerfurchen und picken, während im Hintergrund, im sanft goldenen Leuchten der Morgensonne, die Kirchtürme der Stadt zu sehen sind. »70 Jahre später wiederum malte Vincent van Gogh das Weizenfeld mit Krähen«. Der Malstil ist freilich ein ganz anderer, der Himmel auch längst nicht so hoffnungsvoll wie bei Friedrich. Die Krähen eher abstrakte Doppeldreiecke und ohne das realistische Gefieder, das der norddeutsche Kollege wiedergibt. Aber in der unregelmäßigen Anordnung des Schwarms und der Bedeutung, die sie den Vögeln beimessen, ähneln sich die beiden Gemälde. Das Bild einer einsamen Elster, die inmitten einer verschneiten Gartenlandschaft auf einem Zaun hockt. Claude Monet hat, obwohl die Elster nur ein kleiner Punkt im gleißenden Licht des Schnees ist, dieses Bild, das in der Normandie in Honfleur entstand, nach ihr benannt. Ein ebenso intimes, aber ganz anders geartetes, ja rätselhaftes Bild hat Francisco de Goya ca. 1786 gemalt. Es trägt den Titel Don Manuel Osorio Manrique de Zuniga und zeigt ein vielleicht dreijähriges Kind, das eine Elster an einer Leine, einem kleinen Band, führt. Die Elster hält ein beschriebenes Stück Papier im Schnabel. Die Visitenkarte des Künstlers. Im Hintergrund sitzen drei dicke Katzen, die den Vogel mit geweiteten Pupillen anschauen. Zu Füßen des Kindes steht ein Vogelkäfig, nicht der der Elster allerdings, sondern der einiger kleinerer Singvögel, Finken wahrscheinlich. Die als diebisch verschrieene Elster, die auch zu den Rabenvögeln gehört, fliegt sozusagen häufig unter dem Radar. Auch wenn sie meist in Verpaarung lebt, wird sie doch als Einzelgänger wahrgenommen. Sie führt, trotz ihres durchdringenden Rufs, kulturgeschichtlich ein Leben im Schatten der größeren und dunkleren Verwandten, der Kolkraben, Nebel- und Rabenkrähen. Von den Elstern geht eine Munterkeit aus, die die Raben und Krähen nicht kennen. Niemand hat ihre Abgründigkeit so intensiv dargestellt wie der Fotograf Masahisa Fukase. Sie sind bei ihm nicht nur Todesboten, sie haben etwas Endzeitliches an sich. 100 Jahre zuvor, in Kurt Pintos Menschheitsdämmerung, veröffentlicht Georg Heim sein Gedicht »Mit den fahrenden Schiffen«. Fukase hat es vermutlich nicht gekannt, aber es hätte ihm sicher aus der Seele gesprochen. Mit den fahrenden Schiffen sind wir vorübergeschweift, die wir ewig herunter durch glänzende Wellen gestreift. Ferner kamen wir immer und tanzten im inseligen Meer. Weit ging die Flut uns vorbei, und Himmel war schallend und leer. Sage die Stadt, wo ich nicht saß im Tor, ging dein Fuß dahin durch, der die Locke ich schor? Unter dem sterbenden Abend, das siechende Licht, hielt ich, wer kam da hinab, ach, ewig in fremdes Gesicht. Bei den Toten ich rief, im abgeschiedenen Ort, wo die Begrabenen wohnen, du, ach, warst nicht dort. Und ich ging über Feld, und die wehenden Bäume zu Haupt standen im frierenden Himmel und waren im Winter entlaubt. Raben und Krähen habe ich ausgesandt, und sie stoben im Grauen über das ziehende Land. Aber sie fielen wie Steine zur Nacht mit traurigem Laut und hielten im eisernen Schnabel die Kränze von Stroh und Kraut. Manchmal ist deine Stimme, die im Winde verstreicht, deine Haut, die im Traume rühret die Schläfe mir leicht. Alles war schon vor Zeiten und kehret wieder sich um. Gehet in Trauer gehüllet, streuet Asche herum. Wir gehen jetzt schon zielstrebig also in den Viktoria-Park. Ach, ja. Und hoffen hier Krähen anzutreffen. Aber Sie sind sich dessen gewiss, schätze ich, dass wir welche sehen werden? Nee, gewiss bin ich mir nicht. Also ich glaube, dass dieser Effekt, dass man Tiere auch nicht sieht, dazugehört. Es gibt Zeiten und Regionen, da sieht man mit Sicherheit was. Zum Beispiel in Linum die Kranichrastplätze zu den Zugzeiten. Da sieht man bestimmt was, obwohl es in diesem Jahr ein bisschen katastrophal gewesen sein soll, wegen der Vogelgrippe-Einfälle. Ja, aber wir hören jetzt hier im Park doch Singvögel. Meisen, ja. Meisen vor allen Dingen, ne? In der Regel Meisen, ja. Es gibt alle möglichen, aber die Meisen sind gerade hier in der Nähe die Häuser, die aktivsten, weil sie wissen, dass sie gefüttert werden und auch ankommen. Also das sieht man jetzt schlecht, aber... Füttern ist hier gut. Wo sind denn die Meisen eigentlich im Sommer? Ich sehe jetzt in dieser Jahreszeit, Spätherbst, Frühwinter, viel mehr Meisen als im Sommer. Ja, die haben einfach zu viel zu tun. Ja, wirklich. Also ich bewundere Meisen ja so ein bisschen, weil die ja so klein sind. Also die müssen ihre Nester bauen, dann müssen sie das Futter organisieren. Und dann müssen sie auch immer noch aufpassen. Also wirklich aufpassen, weil... Also die haben nun im direkten Kampf gegen einen Sperber, Turmfalken oder auch... alle möglichen Greifen, überhaupt keine Chance. Eben, da hilft doch aufpassen eigentlich gar nicht, oder? Na doch, das schon. Das kriegen sie ja tatsächlich. Das ist eine alte biologische Frage. Die Räuber, also die Greifvögel, gibt es ja ohne die Kleinen nicht. Und wenn die Kleinen alle weg sind, gibt es die Großen auch nicht mehr. Und wie sich diese Verhältnisse austarieren, kann man letztendlich eben nicht beantworten, weil es kaum Beziehungen gibt, die so eindeutig sind, also dass die einen Greifvögel nur von den anderen leben und die anderen nur diese einen Greifvögel als Feind haben, sondern dass die Netze, die beider Leben ausmachen, weiter gespannt sind. Dass da die verschiedensten Faktoren eine Rolle spielen. Was man hier allerdings tatsächlich oft sehen kann, einen der Bussarde, also es gibt hier seit Jahren Bussardpaar, das hier auch brütet im Park, dass die mit einer dicken Ratte, aber einer wirklich fetten Ratte im Baum sitzen. Richtig, ja. Es spricht doch für die Bussarde. Es spricht für die Bussarde, ja. Es spricht aber auch dafür, dass es hier nicht zu wenig Ratten gibt. Ich habe nur einmal gesehen, wie ein Eichelhäher wirklich vor meiner Nase, ich war keinen Meter von dem Spatzen entfernt, sich den Spatzen geschnappt. Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Das tut mir leider immer ein bisschen weh, weil der Spatz, den er sich da gegriffen hat, wahrscheinlich auch noch ein bisschen jünger und unerfahren war als die anderen. Und dann ist ja Schluss mit Lernen.

und zogen fröhlich heim. Hat sich denn in den letzten 12, 13 Jahren seit Erscheinen Ihres Buches irgendeine Erkenntnis in der Krähenforschung ergeben, die Ihnen damals nicht bekannt war? Hat sich irgendwas entwickelt, das Sie jetzt vielleicht in ein neues Buch oder in ein weiteres Kapitel aufnehmen würden? Ja, also da ist wirklich sehr viel passiert. Und eine Stelle oder ein Komplex ist der Werkzeuggebrauch von Neukaledonia-Krähen. Da war es zu meiner Zeit so, dass man einerseits diese grundlegenden Laborexperimente hatte, wo man überhaupt erstmals nachgewiesen hat, dass das ein echter Werkzeuggebrauch durch eine Krähe ist. Und diese Forschungen sind mittlerweile bis ins Detail auf Neukaledonien, also von Forscherinnen, die auch mit dieser ursprünglichen Alex Kaselnik-Arbeitsgruppe liiert waren oder was damit zu tun hatten, die sind so weit gegangen, dass die das bis in die mechanischen Feinheiten dokumentieren und beschreiben können, wie dieser Werkzeuggebrauch funktioniert und vor allen Dingen, wie er sich auch kulturell fortpflanzt. Und dann eine eben wirklich neue Hypothese, dass man sich immer gefragt hat, warum machen die das da? Warum haben die das so entwickelt? Und andere Krähen nicht. Andere Krähen sind nicht dümmer. Die Krähen in Kanada oder in Tokio sind nicht dümmer, sondern eher im Gegenteil. Die entwickeln auch Formen von jetzt nicht Werkzeugherstellung, Gebrauch, wie eben diese Neukaledonia-Krähen. Und dann gab es eben irgendwann diese, wie ich finde, richtig sensationelle Beobachtung. Auf Neukaledonien gibt es keine Greifvögel. Also die Krähen auf Neukaledonien haben keine Feinde, keine direkten Fressfeinde. Also jeder Bussard und jeder Habicht könnte auch jede Krähe schlagen. Allein und tun es teilweise auch. Und die gibt es da nicht. Und diese Hypothese lautet, dass genau deshalb, weil dieser Form der Aufmerksamkeitsspannung, weil die wegfällt, haben sie eben mehr Zeit. Das heißt, die Sicherheit, dass sie nicht angegriffen werden, schafft ihnen die Zeit, ich sage jetzt denkerisch sich so mit der Umgebung auseinanderzusetzen, dass sie zum Werkzeuggebrauch kommen. Und das ist schon eine sehr weitreichende Hypothese und ja, ich finde, ein kluger Gedanke. Es gibt ja diesen klassischen Fall der Walnuss, die vors Auto gelegt wird, wo was erst in Tokio beobachtet wurde und dann später auch anderswo und jetzt ja wohl überall stattfindet, ohne dass die Krähen voneinander hätten lernen können, oder? Ja, genau, absolut. Wie kann man das denn erklären, dass jetzt plötzlich um das Jahr, weiß nicht, 2000 herum oder 1990 Krähen anfangen, unabhängig voneinander diesen Trick aufzuführen? Ja, man trifft tatsächlich in Europa nirgendwo mehr jemanden, der einen Walnussbaum hat und nicht genau das erzählt. Das heißt, es hat sich tatsächlich worldwide verbreitet als Technik, also eine Walnuss auf die Straße zu werfen, Auto drüber fahren zu lassen. Wie konnte das zustande kommen? Man musste einfach die Lernkonzepte, ich würde mal sagen, ein bisschen ins Ungefähre erweitern. Was braucht man dafür? Man muss wissen, also erste Wissen, da ist eine Nuss, da ist was drin, ich komme da aber allein nicht ran. Wie komme ich da ran? Dann muss man wissen, dass in der Stadt Autos fahren, dass die an Ampeln halten und dass mir dieser Rhythmus die Möglichkeit gibt, dass ich da auch rankomme. Das alles, diese Form von Kombinatorik, kann man heute aus diesen Daten, wann das wo auftrat, also in Tokio, wo es zuerst auftrat, in Kanada, es waren immer ungefähr 20 Jahre nach der Verstädterung. Also 20 Jahre, nachdem sie in die Städte gezogen waren oder in diese Gebiete gezogen waren, trat dieses Verhalten auf. Das heißt, um diese Schlüsse ziehen zu können, eben diese Kombinatorik als Lernmethode, braucht es seine Zeit. Und diese Zeit konnte man davon auf ungefähr 20 Jahre plus minus 2 Jahre festlegen. Und das tatsächlich ließ sich überall zeigen. Immer so ungefähr um die 20 Jahre, nachdem sie irgendwo waren, wo es alle Voraussetzungen gab, Autos, Ampeln, Walnüsse oder dicke Nüsse, die man die alleine aufkriegt, trat dieses Verhalten auf. Das heißt, man musste auch wissen, wann sie in die Städte gezogen sind. Ja, genau, um das genau analysieren zu können. Und man kann an der Interpretation eigentlich ganz gut nachvollziehen, wo in der Lernforschung der Hypothesenstand war. Als es in Tokio auftrat und dann irgendwann die Die ganzen Krähen, ja, Nachahmer muss lernen. Einer hat es erfunden und die anderen ahmen nach. Die hatten sich dann erledigt, als es als nächstes in Kanada auftrat, weil das war nun wirklich zu weit weg. Das heißt, man musste auch, um das Phänomen zu erklären von alten Erklärungsschemen, die ja immer noch gelten, also natürlich gibt es eine Aha-Muss-Lehre, aber so, man musste die Erklärungskonzepte erweitern und vor allen Dingen musste man eines erweitern, nämlich die Vorstellung, was man den Tieren zutraut. Also jetzt erscheinen Bücher über das Bewusstsein von Bienen. Und das wäre zu der Zeit, als das Krähenbuch erschienen ist, 2013 noch unmöglich gewesen. An Bienen musste ich vorhin schon mal denken, als es um den Informationsaustausch ging. Ja, das machen ja auch die Bienen. Ja, absolut. Klar. Wenn man dann so genau reinguckt, es gibt halt eben wirklich Phasen, und leider ist jetzt eine, wo man außer weisen Menschen wieder niemandem was zutraut, und am besten auch noch Männern, aber es gab schon immer Phasen, in denen auch in der abendländischen westlichen Wissenschaftskultur das andere Denken, und das andere Denken würde ich jetzt tatsächlich mal sagen, so die indigene Zuschreibung von Fähigkeiten, gedanklichen und sozialen Fähigkeiten für Tiere oder auch darüber hinausgehende, dass es die auch im abendländischen Denken immer schon gab. Aristoteles zum Beispiel redet von der Schule der Bienen. Also dem war das nicht fremd. Und Aristoteles ist auch nicht fremd, dass Vögel ein Bewusstsein haben. Gerade Rabenvögelsprache. Aber den Werkzeuggebrauch kennt man tatsächlich nur von Primaten und jetzt dann von Krähen, oder gibt es das auch bei anderen Tieren? Also nach dem, was ich weiß, bisher nur das. Aber meine These dazu wäre, man hat bei den anderen einfach noch nicht genau hingeguckt und vielleicht auch nicht genau in Bezug auf deren Weltauseinandersetzungen, also deren Wahrnehmungsweisen und deren handliche Fähigkeiten. Aber ich würde schon sagen, dass man das auch bei anderen Tieren als Primaten und Vögeln erwarten kann. Eine Diskussion ist bei Fischottern, Riesenottern, die manchmal Muscheln so aneinander schlagen. Und eine Art müsste man sofort noch dazu nehmen, nämlich Delfine, die mit Muschelhüllen Fische jagen. Und dass sich tatsächlich nach dem Schema von der kulturellen Fortpflanzung im Tierreich entwickelt hat. Also, und da gibt es eben zwei Schemen, die äußerst interessant sind und die im Übrigen auch bei den Krähen im Labor auftraten. Die technische Innovation kommt immer von Weibchen, wie die Nussklopfer bei Schimpansen. Also die Nussknacker wurde von Weibchen entwickelt und geht über weibliche Traditionen weiter. Und genauso war es bei den Delfinen. Es waren Weibchen, die angefangen haben damit, und entwickelte sich dann über Weibchen weiter. Wundert mich nicht. Ich auch nicht. Ich habe jetzt Krähen gesehen. Eben da im Baum waren welche. Vielleicht haben sie sich jetzt schon wieder verabschiedet. Okay. Aber das ist aber auch tatsächlich wirklich ein ruhiger Tag. Das ist echt kein Tag für besondere Vogelaktivitäten. Ein grauer Wintertag. Ja, die haben die auch nicht so Lust rauszugehen. Ne? Nee. Ja, es kostet ja auch Kraft. Guck mal, also einer sah ich vorhin noch davon fliegen. Ich dachte, da sind noch weitere im Baum. Jetzt kann ich keinen erkennen. Aber da ist zum Beispiel ein Büffelknecht. Ah ja. Und da oben sitzen lauter Tauben im Baum. Ja, Tauben, ja, die Tauben. Also die Stadttauben, und da sind Krähennester. Halt. Ja. Zwei. Und da oben sitzt auch eine Krähe, jetzt erkenne ich sie. Ah, okay, ja. Da, ja. Das sind zwar zwei Nester, aber das sind Nester vom selben Paar. Die haben zwei. Warum haben die zwei? Ja, das weiß ich auch nicht. Aber die sind also aus demselben Jahr, die Nester. Das ist nicht, dass die das eine Jahr dieses machen. Nee, die sind aus verschiedenen Jahren. Welches sie benutzen, weiß ich nicht. Aber welches sie im nächsten Jahr benutzen, weiß ich nicht. Aber ist es nicht untypisch, dass sie halt auch im Winter bei dem Nest bleiben? Hier. Einfach, weil sie Präsenz zeigen und nicht abgeben wollen und im Winter auch das Territorium verlieren können. Ja, die schlafen nicht in den Nestern, ne? Nee, also im Winter schlafen sie tatsächlich in Schlafgruppen, und da kommen eben auch die zusammen, die keine Territorien haben und keine Nester. Und was vielleicht dann daran liegen könnte, dass man sich dann stärker über mögliche Futterplätze unterhalten muss? Absolut. Ja, ich denke, das hat tatsächlich, also naja, mit vielen ist man immer sicherer, als wenn man nur allein ist, aber ich denke, eine der Motivationen ist auch Information. Sie berichten ja auch über diese Spiegelexperimente mit Krähen, nicht wahr? Ja. Ist ja auch sehr einzigartig, oder? Das war bis dahin einzigartig. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Es waren Elstern, aber es sind ja auch Rabenvögel. Und die erkannten sich im Dingens und haben sich auch, wie das zu diesen klassischen Spiegelexperimenten gehört, ihr Äußeres verändert, wenn man es ihnen verändert hatte. Ja, das ist eine Einzigartigkeit, nur sind die Spiegelversuche in letzter Zeit ein bisschen, ich würde immer noch sagen, das hat schon Gültigkeit, aber sind sie ein bisschen in die Kritik geraten, weil man das jetzt auch bei bestimmten Fischen festgestellt hat, dass die sich im Spiegel erkennen. Ich würde es nicht gegen die Spiegelversuche interpretieren, sondern einfach sagen, ja, ihr habt den Fischen halt vorher nicht zugetraut, dass sie sich vielleicht eventuell auch selber im Spiegel erkennen. Aber die wissenschaftliche Kritik läuft ein bisschen anders. Also die sagen, naja, dann stimmt mit den Spiegelversuchen was nicht, wenn sich selbst Fische darin erkennen. Aber das ist noch unentschieden. Aber ich würde tatsächlich sagen, es spricht nicht gegen sie. Aber nur so, die Spiegelversuche werden nicht mehr ganz so unkritisch gesehen. Aber es ist auch, ich meine, es ist sehr ruhig, aber es ist ja hier auch nichts los, außer ein paar Spaziergänge. Es ist ja ein bisschen was anderes als im Frühjahr oder Sommer, wenn der Park voll ist mit Sonnenbadenden oder Spielenden. Oder dann halt auch noch mehr, vielleicht Essensreste rum. Ja, genau. Haben Sie denn Lieblingskrähenvögel? Also mögen Sie die Elstern lieber als die Dohlen oder sowas? Nee, ich mag alle, aber Elstern ist wirklich ganz gut. Was mir an Elstern tatsächlich gefällt, ist deren Sozialsystem. Weil Elstern, das mussten sie wahrscheinlich auch, weil die unter den Rabenvögeln mit am stärksten verfolgt worden sind. Und man tatsächlich die Elsternpopulation ab 1900 immer danach bemessen kann, wie bewaffnet die Bevölkerung war. Und die Elstern standen schon ein paar Mal vor der kompletten Ausrottung und die Elstern haben die Städte gerettet. Aber die Elsternpopulationen erholten sich immer nach 1918, also wenn es von 1918 bis 1920 teilweise auch schon in den Kriegen und von 1945 bis 1949, also von dem Moment an, wo die Wiederbewaffnung einfing und wo die Leute wieder bewaffnet rumliefen und damit auch die Jäger, nahmen ihre Zahlen ab. Das ist das eine. Also, dass ich schon finde, dass sie das geschafft haben, sich dagegen durchzusetzen. Und das andere ist deren Paarungssozialsystem. Also, sie bilden Territorien und sie bilden auch Paare. Aber diese Paare lassen sich vollkommen unsentimental, lassen sich die jeweiligen Partner ersetzen. Und die machen auch kein großes Tohuwabohu. Ich meine, die machen auch keinen großen Tanz und kein großes Theater, um einen anderen von sich zu überzeugen. Sondern ein normales Elternpaar kommt damit zustande, dass sich zwei annähern und über längere Zeit einfach nebeneinander, also miteinander irgendwas machen. Und dann sind sie irgendwann ein Paar. Und dieser Übergang findet jetzt nicht dadurch statt, dass großartige Gesänge angestemmt werden oder irgendwelche Waldtänze. Nee, sondern man ist dann einfach noch mehr zusammen. Und dieses lakonische, unsentimentale, das gefällt mir doch. Was dann natürlich aber auch zur Folge hat, und das mussten sie wahrscheinlich wirklich, um zu überleben, dass es Elternpaare gibt, wo die viermal im Jahr die Partner ersetzt haben und es lief einfach alles immer weiter. Es geht eben alles schnell es geht eben eigentlich gar nichts schnell, aber das, was Neues kommt, ja, geht ohne großen Krach. Finde ich auch sympathisch, muss ich sagen. Und dann, wenn sie zusammen sind, finde ich auch, dass man diese Form der Vertrautheit und des respektvollen Umgangs miteinander sieht. Jetzt ist hier der Taubenschwarm aufgestoben und gleichzeitig klang ein Krähen, aber das muss nicht unbedingt in einem Zusammenhang stehen, oder? Nee, das muss nicht in einem Zusammenhang stehen, aber Krähen kommentieren die tatsächlich gern, wenn sie auffliegen. Ja. Diese Ringeltauben bilden ja auch das ganze Jahr Paare in der ganzen Stadt mit Revieren, aber im Winter kommt so ein, die ziehen ja nicht mehr, aber kommt so ein alter Zugvogel-Affekt durch, dass sie eben Schwärme bilden und die bilden sie immer noch, aber wegfliegen tun sie nicht mehr. Und im Frühjahr gehen sie dann halt wieder auseinander. Aber das können schon ganz schön viele sein. Das kann schon sehr beeindruckend sein. Vom Südwesten her über den Solling stieg es schwarz herauf in den düstern Abendhimmel. Nicht ein finsteres Sturmgewölk, sondern ein Krähenschwarm. Kreischend, flügelschlagend, ein unzählbares Heer des Gevögels. Ein Zug, der nimmer ein Ende zu nehmen schien. Und vom Norden, über den Vogler und den Id, zog es in gleicher Weise heran in den Lüften, wie ein Geschwader geordnet. Ein Zug hinter dem anderen, denen vom Süden entgegen. In Wilhelm Raabes Roman »Das Odfeld« aus dem Jahr 1888 treffen, als Vorboten einer Schlacht des Siebenjährigen Krieges im niedersächsischen Weserbergland, zwei Schwärme von Krähenvögeln aufeinander, einer von Norden, einer von Süden. Wohl eine Stunde währte der Kampf des Gevögels, dem die zwei mit so mancherlei Daseinsbedingungen aneinander geketteten Männer an diesem Abend auf ihrem Wege nach Hause zuschauen durften. Sie hatten aber unwillkürlich ihre Schritte der Wallstadt zu beeilt, Kloster Amelungsborn zu ihrer Rechten liegen lassen, ohne an die Heimkehr zu denken. Krächzende Nachzügler vom Süden her, in Haufen oder vereinzelt, begleiteten sie in den Lüften fort und fort. Es war ein Wirbel von Tausenden und Abertausenden von Streitern in der Luft, hier im Knäuel gebeilt sich drehend, dort im Einzelkampf der Führer aufeinanderstoßend und nicht voneinander lassend, bis der Unterlegene sterbend oder tot zur Erde niederflatterte oder schoss. Wie bei Chalons-sur-Marne über den katalaunischen Feldern, ein spukhaft Gewoge von Leidenschaft, Grimm und Hass. Die Zoologie freilich weiß nichts von solchen Krähenschlachten und auch in der Literatur steht diese Szene einzigartig da. Heute gibt es kaum noch größere Krähenschwärme. Nicht, weil sie sich in Kriegen untereinander aufgerieben hätten. Schuld daran, dass heute weniger Rabenkrähen, weniger Saatkrähen, weniger Kolkraben die Landschaft bevölkern, ist natürlich der Mensch. Einerseits wurden Rabenvögel lange Zeit bejagt, weil man ihnen fälschlicherweise unterstellte, Nutzvieh zu töten und überhaupt der Landwirtschaft Schaden zuzufügen. Auf der anderen Seite ist es eben diese Landwirtschaft, die im Lauf des 19. und 20. Jahrhunderts immer intensiver wurde, die die Krähenpopulationen dezimiert hat. Immer weniger Insekten durch Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln, immer weniger Kleinvögel und immer weniger Krähen. Die Kulturlandschaften sind immer tierfreier geworden, immer eintöniger, immer toter. Viele Vogelarten haben sich in die Städte gerettet. Hat der italienische Autor und Regisseur Pier Paolo Pasolini einen Film mit dem Titel Uccellacci e Uccellini, kleine Vögel, große Vögel, gedreht. Die Filmmusik stammt vom großen Ennio Morricone und die Hauptrollen spielen der ebenfalls legendäre Totò. Hier ein hühneräugiger Kleinbürger und Ninetto Davoli als sein Sohn. Die beiden sind zu Fuß unterwegs, auf dem Weg, wie sich sehr spät erst herausstellt, zu einem Ingenieur, dem Totò Geld schuldet. Er möchte ihn um einen Aufschub bitten, da er den Kredit nicht zurückzahlen kann. Ihr Weg führt sie durch eine Landschaft, aus der die Natur im Begriff ist, getilgt zu werden. Große Brachen, Betonruinen, leeres Land, hin und wieder ärmliche Behausungen, Abraumhalden, kein Baum weit und breit. Einmal schreiten Totò und Ninetto eine im Bau befindliche Autobahnauffahrt entlang, die im Nichts beginnt und im Nirgendwo endet. Auf dieser Autobahnauffahrt begegnet ihnen ein Rabe. ein sprechender Rabe wohlgemerkt. Vater und Sohn wundern sich einen Moment, haben aber nichts dagegen, dass der Rabe sie begleitet. Es ist ein geselliger Rabe, der neben ihnen herhüpft und ihnen allerlei Fragen stellt. Toto und sein Sohn sind aber selber zwei Spaßvögel und albern lieber herum, als dem Raben sinnvolle Antworten zu geben. Zumal der Rabe sich als Intellektueller herausstellt. Er hat seinen Karl Marx gelesen und ist ganz auf der Seite der einfachen Leute, zu denen auch Toto und Ninetto gehören. Die aber können mit den Reden des Raben über Ideologie, Vernunft und Moral so gar nichts anfangen. Also erzählt der Rabe ihnen eine Geschichte. Die Geschichte vom heiligen Franziskus, der zweien seiner Jünger, gespielt von Toto und Ninetto, jetzt in Mönchskutten und in einer mittelalterlichen Landschaft, den Auftrag erteilt, den Falken und Spatzen zu predigen, sie sollten keine anderen Tiere mehr fressen. Toto und Ninetto geben ihr Bestes, aber selbstverständlich ist ihnen kein Erfolg beschieden. Nach diesem langen mittelalterlichen Intermezzo geht die Reise weiter. Toto und Ninetto geraten in eine Gauklertruppe, schlafen beide mit derselben Prostituierten und entpuppen sich, noch bevor sie beim großkapitalistischen Ingenieur um Aufschub betteln, selbst als unbarmherzige Geldverleiher. Der intellektuelle Rabe aber verkennt, mit was für Gesellen er da unterwegs ist. Spaßvögeln, Galgenvögeln. Und wird am Ende von Vater und Sohn getötet und verspeist. Ein paar verkohlte Federn und seine abgetrennten Klauen bleiben am Straßenrand zurück. Der schlaue Rabe ist nicht schlau genug. Ja, er ist klug, aber er ist nicht so bauernschlau wie seine hungrigen Gesellen. Überdies ist er, wenn man so will, sein eigener Todesbote. Nur diesmal pickt der Rabe keinem Menschen die Augen aus, diesmal verspeist ihn der Mensch. Auch wenn sein Fleisch wenig schmackhaft sein soll. 2 Jahre nach Alfred Hitchcocks Die Vögel hat die Krähe jeden Schrecken verloren. Der Schrecken hat die Seiten gewechselt. Nun muss sich die Krähe vor dem Menschen fürchten. Krähen jagen niemandem mehr Schauer über den Rücken. Im Gegenteil, es gibt viele Menschen, die sich mit ihnen anfreunden. In der Zoologie ist es seit Konrad Lorenz ohnehin gang und gäbe, junge Rabenvögel von Hand aufzuziehen. Lorenz wählte dazu Dohlen. Der deutsch-amerikanische Zoologe Bernd Heinrich Raben. Und auch heutige Verhaltensforscher wie Thomas Buchner ziehen ihre Forschungsobjekte selbst auf, geben ihnen Namen und verspüren eine emotionale Verbundenheit mit den Tieren, die diese in einem gewissen Maß auch erwidern. Es reicht, eine Stadtkrähe zu füttern, mit ihr zu sprechen. Schon ist das Interesse des Tiers geweckt. Und wenn man sie selbst auch nicht wiedererkennen würde, die Krähe erkennt einen ganz gewiss wieder und wird, kreuzt man ihren Weg erneut, näher kommen, in der Hoffnung, Futter zu bekommen. Der Biologe und Autor Kurt Riechelmann weiß von entsprechenden Forschungen zur Gestaltwahrnehmung von Krähen, hat aber auch selbst schon Beobachtungen gemacht, die zeigen, dass die für uns so identischen Krähen uns Menschen wiederum sehr gut auseinanderhalten können. Und der Hintergrund ist der, ich hatte das Wort da schon mal benutzt, dass Krähen wahrscheinlich tatsächlich über die Gestalt die Leute identifizieren. Und das war zumindest in den entwickelten Ländern über Jahrhunderte für sie lebensnotwendig, weil sie die Leute erkennen mussten, weil sie bejagt worden sind, und zwar auf die schlimmste Art. Diese Unterscheidung ist mir tatsächlich im Englischen Garten mal ganz plastisch aufgefallen. Im Englischen Garten sind sie eigentlich gut zu den Krähen. In München, sie machen auch so Abzäunungen, wenn da ein Nest ist, weil um das Nest haben sie Besucher nicht gern. Und dann fliegen sie einem auf den Kopf und das kann einem gruselig vorkommen. Also, sie können einem eigentlich nicht richtig was tun. Sie haben keine Greiffüße und der Schnabel ist eher weich als so ein harter Habichtschnabel. Und da habe ich das tatsächlich sogar mal gesehen, dass sie vor mir gehende Passanten, denen flogen sie immer so über den Kopf. Und dann kam aber einer dieser Parkwächter und dann waren sie weg. Die Die Schriftstellerin Monika Maron begann während der Arbeit an einem Roman, den Krähen in ihrer Umgebung mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und sobald sie mit ihnen sprach und sie fütterte, schenkten die Krähen auch Maron ihre Aufmerksamkeit. Mochte es dem Hund der Schriftstellerin auch nicht behagen, kaum verließen sie das Haus, waren schon die Krähen da. Nur in die Wohnung wollten sie sich nicht trauen, auch wenn Maron die Balkontür offen ließ und eine Futterspur ins Wohnzimmer legte. Ihre Beobachtungen hielt Monika Maron in dem kleinen Band Krähengekrächz fest. Eine versehrte Krähe hatte es ihr besonders angetan. Endlich konnte ich eine Krähe wiedererkennen. Ich freute mich jeden Morgen, wenn ich sie zwischen den anderen hocken sah. Und weil sie kaum eine Chance hatte, von den Brocken etwas aufzuschnappen, jagte ich die anderen Krähen mit gezielten Futterwürfen zuerst nach rechts und links, um dann der langsamen Einfüßigen eine Sonderration hinzuwerfen, von der die anderen ihr trotzdem noch das meiste raubten. Krähen sind nicht solidarisch. Nach einer Woche war die Einfüßige verschwunden. Ich hoffte, sie hockte unter den Sträuchern am Rand des Platzes, wo ich sie schon einmal gesehen hatte. Aber ich fand sie nicht. Vielleicht haben die gesunden Krähen sie verjagt, vielleicht sogar umgebracht. Oder sie hat sich einen besseren Ort gesucht. Ich habe sie nicht wieder gesehen. Auch die Autorin Kaschka Brila, die wie Monika Maron mit ihrem Hund draußen unterwegs ist, hat die Erfahrung gemacht, dass Krähen schnell zutraulich werden und im Zweifelsfall das Futter sogar einfordern. Also jetzt in Wien auch habe ich so meine Krähen. Die kommen, wenn ich spazieren gehe mit dem Hund. Und manchmal wirklich sehr brüsk weisen sie mich darauf hin, dass eine Erdnuss fällig ist. Und sie berühren mich auch, was ja ein Zeichen von Krähen ist, von besonderer Achtung, also wenn sie einen berühren. Und insofern würde ich sagen, von meinen Beobachtungen her, dass eben Krähen und auch andere Krähenvögel, weil es zählen ja auch Elstern oder Eichelhäher zählen ja zu den Krähenvögeln und die arbeiten auch zusammen. Das finde ich ganz interessant, als ich das dann irgendwann begriffen habe, dass die auch so Kooperationen bilden. 2025 erschien von Kaschka Brila »Mein Vater, der Gulag, die Krähe und ich«. Auf dem Umschlag steht »Roman«, aber das Buch geht auf persönliche Erfahrungen zurück. Im Sommer 2020 erkrankte die Autorin, die zu dieser Zeit in einer Art WG auf einem Wagenplatz in Leipzig lebte, an Corona. Es ging ihr lange Zeit sehr schlecht. Sie konnte sich nicht konzentrieren, musste viel schlafen und sich von ihren Mitbewohnern fernhalten. Zu ihrer Gesellschaft wurde die Krähe Karl, eine Jungkrähe, die aus dem Nest gefallen und von den Eltern verlassen worden war. Wie lange das hier noch gehen wird, wie lange es dauern wird, bis Karls Flügel heilt und er davonfliegt, wie lange ich es noch aushalten werde, jeden Tag aufs Neue in den Liegestuhl vor meinem LKW-Anhänger zu plumpsen, nur um den Stunden beim Verstreichen zuzusehen, den Blättern der riesigen Pappel im Wind, den Wolken, die mir früher wenig bedeutet haben. Aber seit Karl in mein Leben getreten ist, ist der Himmel eine Parallelwelt, die ich akribisch zu entziffern suche, um seinen eigentlichen Lebensraum zu erfassen. Es war Sommer, als ich in Sandras Wagen zog, ohne irgendwen zu kennen. Später sah ich die Menschen, den Zusammenhang, den Platz. Seit ich mich erinnere, habe ich mich immer stärker in Gruppen als in Individuen verliebt. Und diese Trennungen waren die schmerzhaftesten. Karl kräht mir ins Gesicht. Ihm ist langweilig. Auch er sieht den anderen Vögeln beim Fliegen zu und weiß, dass er in die Luft gehört. Ich biete ihm mein Knie an, seinen Lieblingsplatz, und streichle ihn zwischen den Flügelansätzen. Das entspannt ihn. Und bald dämmert er weg. Also generell finde ich, die Beschäftigung mit Tieren ist was Großartiges, weil sie zeigt uns ja auch einfach, wie arrogant wir eigentlich daherkommen. Das ist einfach schon unglaublich, wenn man diese Ebene erreicht, wo man wirklich mit einer Krähe kommuniziert und merkt, wie unglaublich viel die verstehen. Das ist mir einfach vorher noch nie begegnet. Also von meinem sehr banalen Biologiewissen würde ich mir denken, dass wahrscheinlich eben Delfine oder Wale ein ähnliches Potenzial aufweisen können. Und ich weiß nicht, wie es bei Affenarten ist. Aber mir ist so etwas in der Form vorher noch nie begegnet. Dann krächzt mich Karl so freudig und ohne Argwohn an, dass meine Angst verfliegt. Ich mich an den Gartentisch setze, Croissant und Cappuccino auf die Papiertüte lege, denn heute ist ein Tag in der besten aller Welten. Und Karl schnappt gierig nach dem Croissant. Ich lache, reiße ein Stück heraus und reiche es ihm. Tränke den Rest in Cappuccino und stopfe es mir in den Mund. Kaffee rinnt über mein Kinn und tropft auf den Tisch. Karl möchte mehr, pickt auf die Papiertüte ein. »Du bist so klug«, sage ich und hole das zweite Croissant heraus. »So unfassbar klug.« Auch nach der Arbeit an, mein Vater, der Gulag, die Krähe und ich, bleibt die Autorin den Krähen verbunden. Sie geht mit einer anderen Aufmerksamkeit durch die Stadt und versucht, immer ein paar Krähen zu Freunden zu gewinnen. Also was ich ja weiß und was wahrscheinlich inzwischen fast alle wissen, ist, dass sich Krähen Gesichter merken, sehr gut Gesichter merken. Das kann ich bestätigen, nicht nur von Karl, den es ja wirklich gegeben hat, sondern auch danach. Also ich bin ja danach quasi an Krähen im wahrsten Sinne des Wortes dran geblieben. Ob sie wollten oder nicht, habe ich sie verfolgt und gezwungen, sich mit mir anzufreunden. Und das hat witzigerweise nach Karl auch immer funktioniert, als wäre da so ein Bann gebrochen worden und als würden die Krähen verstehen, dass ich sie verstehe. Das klingt irgendwie so sehr mystisch, ist aber tatsächlich so, weil wenn mir andere Menschen erzählen, sie versuchen Krähen anzufüttern und das funktioniert überhaupt nicht und ich gehe einmal spazieren, habe 3 Erdnüsse dabei und zeige die Erdnüsse einer Krähe und weiß, also mit dieser Überzeugung, ich weiß genau, sie versteht mich, ich weiß genau, sie sieht mich und ich weiß genau, wenn ich diese Nuss jetzt fallen lasse und 3 Schritte weiter gehe, holt sie sich. Und ich weiß, sie wird sich merken, wer ich bin und das nächste Mal wird sie kommen, wenn sie mich sieht und warten. Krähen beobachten uns Menschen, seit wir uns zum aufrechten Gang erhoben haben. Sie beobachten uns, weil wir sie womöglich wie andere Raubtiere zu Futter führen, weil wir, anders als sie mit ihren weichen Schnäbeln, Körper und andere Gegenstände öffnen können. Sie beobachten uns aber genauso, weil wir eine Gefahr für sie darstellen. Jahrhundertelang haben wir sie bejagt oder gefangen. Und trotzdem bleiben sie in unserer Nähe und flüchten sich nicht in die Wälder. Vielleicht, weil sie uns nicht aus den Augen verlieren wollen. Also ich würde sagen, dass uns Krähen wesentlich besser kennen, als wir sie. Vielleicht ja auch irgendwie, wenn man das auf seine menschliche Soziologie überträgt, könnte man ja jetzt auch behaupten, dass Frauen meistens Männer besser kennen als umgekehrt, auch aus irgendwie einer sozialen Notwendigkeit heraus. Ich will jetzt nicht eine 1:1 Analogie spinnen, aber so habe ich mir das dann oft erklärt, warum die mich so viel besser verstehen als ich sie. Oder, so könnte man hinzufügen, wie Kinder ihre Eltern irgendwann besser kennen und einschätzen können als die sich selbst. Einfach, weil sie jahrelang von ihnen abhängig sind und jede ihrer unbewussten Gesten deuten können. Seine Flugversuche sind stets aufs Neue eine Herausforderung für meinen Engel. Jeden Morgen sitzt er auf dem untersten Ast der Pappel und zögert, wartet auf wiederkehrende Bestätigungen von mir, zuckelt auf dem Ast hin und her, weil die Tiefe, der Beton unter ihm, ihn beeindruckt und es keine andere Krähe neben ihm gibt, die es Karl vormacht, die als erste springt, die Flügel ausbreitet, einen Kreis zieht, kurz vor dem Beton die Krallen ausfährt, um elegant zu landen und von mir mit begeisterten Zurufen und Applaus empfangen zu werden. Aber Karl hat nur mich. Und wenn er ungelenkt mit dem Schnabel auftrifft, gebe ich vor, nichts gesehen zu haben, beuge mich stattdessen hinunter und streichle ihm mit dem Zeigefinger über den Kopf und lade ihn zu einem Spaziergang über den noch schlafenden Platz ein. In »Mein Vater, der Gulag, die Krähe und ich« geht es neben der Corona-Erkrankung und der damit einhergehenden Isolierung auch um die Geschichte des Vaters von Kaschka Brila, der als polnischer Widerstandskämpfer in ein sowjetisches Gulag kam. Welche Rolle, fragt man sich da, spielt die Krähe Karl in diesem Zusammenhang? Das war wirklich eine ganz starke Gefühlsentscheidung und am ehesten hätte ich irgendwie gesagt, weil diese Beziehung und das Gesundwerden dieser Krähe so stark die Hoffnung in das Buch reinbringt. Also eben auch die Hoffnung auf ganz spezielle Arten von Beziehungen, die möglich sind, die man eigentlich für unmöglich hält in dieser Welt, wo so viel Grausamkeit passiert und so viel Schlimmes. Und diese Geschichte, also ich fand ja auch, mir diese Audioaufnahmen anzuhören und dann eben auch ganz viel dazu zu recherchieren und dazu zu lesen, das ist ja fast nicht aushaltbar, sich das wirklich real vorzustellen. Also überhaupt, finde ich, und sich das dann noch einmal real vorzustellen beim eigenen Vater, also zu wissen, was dieser Mensch, ich wusste es ja immer, aber wenn man das so in einem Buch verarbeitet, kommt das noch mal viel, viel näher an eine selbst heran und das wirklich so nah an sich zu spüren und dem nicht etwas entgegensetzen, was auch eben zeigt, zu wie viel Schönheit diese Welt auch einlädt. Krähen spielen einfach gerne, stellt die Autorin Kaschka Brila fest. Und sie können untereinander sehr zärtlich sein, sich ins Ohr säuseln oder sich gegenseitig Futter in den Schnabel stecken. Über die Jahrhunderte haben sie außerdem viele Rollen spielen müssen. Die des Todesvogels, des Trauervogels, des schlauen Tricksters, des besonders tugendhaften Lebewesens. Sie mussten immerzu symbolisch durch Bilder fliegen, Bücher und Filme bevölkern. Kein Wunder, dass sich Ulf Stoltervoet, Autor des Gedichtbandes »Rückkehr von Krähe«, ein wenig unwohl fühlt angesichts der kulturellen Ausbeutung, die der Mensch seit jeher am Volk der Krähen betreibt. Heute Morgen bei uns gegenüber sitzen zwei Krähen, ein Krähenpärchen vermute ich auf dem Balkon, neuerdings jeden Morgen und jeden Abend. Aber ich gucke immer weg, weil ich habe das Gefühl, die wollen was von mir. Hast du Angst vor Krähen? Nein, die denken, ich bin ihnen was schuldig, weil ich sie so ausgenutzt habe. Crow Exploitation, oder? Jetzt wollen die was sehen. So möchte man sie jetzt ein wenig in Ruhe lassen, diese überkodierten Vögel. Zitieren wir zum Schluss lediglich einen Vers des Dichters Ulf Stoltervoet, in dem es seinem Krähe gelingt, sich allen Festlegungen und menschlichen Zuschreibungen zu entziehen. Am Ende eben ist die Krähe vielleicht doch schlauer als wir alle. Hör mal, Krähe. Bist du eigentlich ein Tier, ein Mensch oder ein Gott? Oder bist du nur eine ausgedachte Figur in einem Gedicht? Nächste Frage. Weiser Vogel, Verwandlungskünstler, Todesbote. Die lange Nacht über Raben und Krähen von Tobias Lehmkuhl. Es sprachen Hildegard Meyer, Andreas Laurenz Meyer, Jochen Langner, Daniel Berger und Lena Sabine Berg. Ton und Technik Gunther Rose, Oliver Dannert und Valentin Brockmann. Regie Sabine Fringes. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Nächste Woche fahren wir zur Buchmesse nach Leipzig. Wir haben Autorinnen und Autoren eingeladen, die aus Ländern kommen, die an der Donau liegen. Das ist der diesjährige regionale Schwerpunkt der Messe. Miljenko Jergovic wird kommen, der Friedenspreisträger, der über Sarajevo schreibt. Die große rumänische Autorin Gabriela Adameșteanu, Emilian Galaiciu-Paun aus Moldawien, Justine Thoms aus Bulgarien und Andras Wiski aus Ungarn und die Historikerin Marie-Janine Kalik aus München. Am Donnerstagabend, am 19. März ab 18 Uhr, zeichnen wir den Abend im Grassi-Museum in Leipzig auf. Kommen Sie doch vorbei, wenn Sie es einrichten können. Wir würden uns freuen. Und wenn Sie nicht dabei sein können, hören Sie es hier am nächsten Wochenende. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate in der DLF-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.